Halleluja. Richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf den Gekreuzigten. Weißt du, dort am Kreuz hat er all die Schmerzen, all die Krankheiten, all die Nöte, all die Ängste, all das Leid dieser Welt getragen. Dort. Von dort fließt Heilung. Weißt du, als Pilatus Jesus, nachdem er gefoltert worden war, vor das Volk stellte, mit der Dornenkrone und blutend, aus allen Wunden blutend, sie hatten ihn gegeißelt, sie hatten ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Und Pilatus stellte Jesus vor das Volk hin und er sagte, seht der Mensch, seht der Mensch. Und in dem Moment hat Pilatus wirklich prophetisch Worte im Geist ausgesprochen, indem er auf Jesus gezeigt und gesagt, seht der Mensch, seht das, was der Mensch ist durch den Sündenfall. Blutend, krank, geschlagen, gebunden, das ist der Mensch. Weißt du, Jesus wurde Mensch. Jesus wurde zum Menschen. Jesus wurde nicht nur zum Menschen körperlich, sondern Jesus wurde zum Menschen im Geist. Jesus wurde zu allem, was der Mensch im Geist war, was die Menschheit im Geist ausmacht. Jesus wurde nicht nur zu einem Menschen, sondern Jesus wurde zur ganzen Misere des Menschen in seinem Leiden. Richte deinen Blick auf ihn, weil er starb nicht nur für dich, sondern er starb als du. Er starb stellvertretend für dich. Das, was auf ihm lag, war das, was du eigentlich verdient hattest, was jeder von uns eigentlich verdient hatte aufgrund der Sünde, aufgrund des Sündenfalls. Er nahm es auf sich. Dort lag es. Jede Krankheit, jeder Schmerz. Paulus sagt, ich möchte nicht so sehr als die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Weil indem ich die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, weil indem ich erkenne, dass Jesus nicht nur für mich, sondern als ich gestorben ist, als ich der Geschlagene, als ich der Sündige, als ich der Kranke, ist er gestorben. Indem ich erkenne, dass er als ich gestorben ist, als der Mensch gestorben ist, erkenne ich, dass er auch für mich und als ich wieder auferstanden ist aus den Toten. Ich erkenne, dass alles, was auf ihm lag, was jetzt vielleicht noch, was du vielleicht jetzt noch körperlich spürst, aber weißt du, mit ihm wurde es weggenommen. Mit ihm wurde es aufgelöst. Der Gekreuzigte blieb nicht im Grab. Der Gekreuzigte blieb nicht der Geschlagene, der Gebundene, sondern er ist auferstanden aus den Toten. Und als er auferstand aus den Toten, in dem Moment, als Gott den Befehl gab und das Leben Gottes in den toten Körper von Jesus zurückkam, kam die Kraft in sein Körper, die die Kraft ist und die die Kraft hat, um jede Krankheit zu heilen, die es hier auf dieser Erde gibt, jeden Schmerz, jede Gebundenheit. Sie ist aufgelöst. Aufgelöst in dieser Kraft. Aufgelöst in dieser Auferstehung. Das Grab ist leer und damit ist die Krankheit besiegt. Der Schmerz besiegt. Das Leiden besiegt. Oh Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Richte einfach nochmal deinen Blick auf ihn, so wie Pilatus ihn gezeigt hat. Seht der Mensch. Da lag es. Da lag alles, was dich noch quält oder knechtet. Da lag es. Schau auf ihn. Schau nochmal einen Moment auf ihn. Jesus, wir danken dir, Herr. dass du nicht nur für uns, sondern dass du als uns gestorben bist, dass du der Mensch wurdest, der Mensch schlechthin, dass du wir wurdest, mit allen unseren Nöten, mit allen unseren Krankheiten, mit allen unseren Schmerzen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater, für diese unendliche Liebe, Herr, dass du deinen einzigartigen Sohn gesandt hast, damit alle, die glauben, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist aus den Toten, dass sie ewiges Leben haben, dass sie die Kraft des Lebens kennenlernen, dass sie die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Und so danken wir dir, Jesus, dass die Kraft deiner Auferstehung heute Morgen hier ist. Wir danken dir, Vater, dass du diese Kraft der Auferstehung heute Morgen ausgiehst, Herr. Herr, ausgehst in die Wow, ich kann es spüren. Halleluja. Hier sind Menschen heute Morgen und du hast wirklich Diagnosen von Ärzten bekommen, die heftig waren. Da sind Krankheiten vielleicht über dir ausgesprochen worden. Namen, die man am liebsten nicht hören würde. Namen wie Krebs, Namen wie MS, Namen wie Parkinson, Namen wie ALS, Namen wie Diabetes. Dinge wurden ausgesprochen über dir und sie sind eine körperliche Realität tatsächlich. Und wir leugnen nicht diese körperliche Realität. Und es ist eine Realität, weißt du, diese medizinisch unheilbaren oder auch schwer heilbaren, einfach diese Belastungen, weißt du, wo du wirklich durch diese Krankheit eine Belastung hast in deinem Leben. Also der Heilige Geist ist hier, ich kann so stark seine heilende Kraft gerade jetzt spüren, er gießt sich aus. Wenn dich das betrifft, du hast so eine Diagnose bekommen, du hast, wie auch immer sie heißen mag, egal, was ich jetzt auch nicht aufgezählt habe, es können auch Dinge sein wie Autismus oder was auch immer es ist, Hashimoto oder was auch immer es ist, oder andere Dinge, einfach die Organe, Nierenprobleme, wo die Ärzte gesagt haben, da können wir nichts machen, Herzklappenprobleme, was auch immer, Arterienverkalkung oder sonst irgendwas. Gerade jetzt, einfach in dieser Gegenwart, streck einfach deine Hand aus, streck deine Hände aus zu ihm, wenn dich das betrifft. Und alle anderen, ich möchte euch einfach bitten, dass ihr eure Stimmen erhebt und dass ihr beginnt, im Geist zu beten. Also im Geist beginnt zu beten für alle, die jetzt ihre Hände gehoben haben. Weil der Heilige Geist möchte seine Kraft jetzt fließen lassen hinein in diese Körper. Und wir danken dir, Heiliger Geist. Wir danken dir, Herr, für deine Kraft. Wir danken dir, Herr, für deine Salbung, Herr. Die Salbung der Auferstehung, Herr. Oh, bet im Geist. Bet im Geist und Vater, in dem Namen Jesus, gehe ich an jetzt, Herr, gegen jede bösartige Zelle in irgendeinem Körper hier in diesem Raum und auch über Livestream. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich diesen Krebszellen, ich befehle diesem negativen Zellwachstum jetzt zu stoppen. Ich befehle diesen Zellen jetzt abzusterben. Und ich setze die Kraft Gottes jetzt durch deinen gesamten Körper frei, dass sie fließt. Einige werden jetzt einmal spüren, wie der Strom Gottes durch deinen Körper geht. In dem Namen Jesus, ich befehle da, wo Nervenverbindungen gekappt worden sind durch Krankheiten, MS oder Parkinson oder was auch immer, wo Verbindungen vom Gehirn nicht in der Ordnung Gottes sind, spreche ich jetzt Leitung frei, ich spreche jetzt Verbindung frei, ich spreche jetzt Erneuerung frei, ich spreche jetzt neues Leben frei, in Jesu Namen, Heiliger Geist, komm auf diese Menschen jetzt mit deiner Kraft, Herr, mit deiner kreativen Kraft, mit deiner wiederherstellenden Kraft jetzt, in Jesu Namen, Herr, komm in Muskeln, Herr, wo Muskeln sich aufgelöst haben, Herr, komm in Wiederherstellung, Herr, komm mit kreativer Kraft, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, wo Schilddrüsen sich aufgelöst haben, Herr, in dem Namen Jesus. Wir rufen jetzt einen Stopp darüber aus, Herr. Und wir sagen, Herr, diese Schilddrüsen funktionieren normal. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, wir sprechen, Herr, zu jedem Namen, der hier auf der Erde genannt wird. ALS, MS, Diabetes, Parkinson, Nierenversagen, Herzversagen, was auch immer. In dem Namen Jesus, wir sagen, geheilt durch die Wunden Jesu. Oh, geheilt durch die Wunden Jesu. Halleluja. Empfang seine Kraft, empfang seine Kraft, empfang seine Kraft. Oh, empfang seine Kraft. Empfang seine Kraft. Oh, empfang seine Kraft. Empfang seine Kraft. Oh, Rabasianamananamasianananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Jesu Namen. Nieren kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Weibliche Organe kommen in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesus. Endometriose ist gestoppt in dem Namen Jesu Christi. Zysten lösen sich auf, Myome lösen sich auf in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für Wiederherstellung. Danke, Vater, für Wiederherstellung, Herr. Tumore lösen sich auf. Bösartige und Gutartige in dem Namen Jesus. Gewächse, Ganglione, die auf Nerven gedrückt haben, sie lösen sich auf jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, empfang seine Kraft jetzt. Oh, empfang seine Kraft jetzt. Oh, empfang seine Kraft jetzt. Oh, empfang seine Kraft jetzt da, wo du bist. Oh, der Strom Gottes geht durch dich durch. Der Strom Gottes geht durch dich durch. Oh, die Lunge wird berührt in dem Namen Jesus. Lunge kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Danke, Vater. Auch die Bronchien öffnen sich, da wo du unter Asthma gelitten hast, da wo du unter Atembeschwerden gelitten hast. In Jesu Namen. Oh, er hat es getragen. Sieh den Menschen. Sieh Jesus. Er hat es getragen. Oh, und er ist auferstanden. Und seine Auferstehungskraft geht jetzt durch. Oh, durch dein Gehirn. Es geht durch deine Nerven. Es geht durch deine Muskeln. Es geht durch deine Organe jetzt in dem Namen Jesus. Es geht durch sämtliche Verbindungen der Gelenke jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr, dass Knorpelsubstanz sich erneuert, Herr. Danke, Vater, Herr, dass Arthrose verschwindet in Jesu Namen, Herr. Arthritis rausgeht, Entzündungen, chronische Gelenkentzündungen, rheumatische Entzündungen in Jesu Namen, dass sie jetzt die Körper verlassen in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen heilenden Strom, Herr. Oh, den heilenden Strom, der ausgeht vom Thron und vom Lamm. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe eine Bauchhöhle, wo verschiedene Gewächse sind. Und es ist wie, wenn die Engel Gottes diese Bauchhöhle ausräumen würden jetzt. Ausräumen in Jesu Namen. So, dass einfach nichts mehr gefunden wird. Und du wirst zum Arzt gehen und der Arzt wird es checken und wird sagen, oh, das, was wir vorher auf der Aufnahme gesehen haben, es ist nicht mehr gefunden, es ist nicht mehr da. Halleluja, empfang sein Strom. Oh, empfang sein Strom. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand hatte einen Hörsturz vor nicht allzu langer Zeit. Ein Hörsturz. Wen betrifft es? Du hattest einen Hörsturz. Und ich hatte noch was zusätzlich, weil ich glaube, das ist für eine Person spezifisch. Jemand hatte einen Hörsturz und du hast wirklich Gott gefragt und gesagt, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Wen betrifft es? Bei dir? Okay. Komm dir einfach mal beide. Du auch? Du hast gefragt, warum ist das passiert? Halleluja. Und Gott gibt dir heute die Antwort. Gott gibt dir heute die Antwort. Du hast ihn gefragt, warum das passiert ist. Ja. Wie lange ist das her? Schon 20 Jahre. Du hast ja 20 Jahre diese Frage gestellt. Okay. Und seither ist es dumpf hier, oder wie? Auf dem Ohr? Du hörst auf dem Ohr gar nichts. Okay. Auf dem anderen hörst du normal? Das ist ein Tinnitus. Gut, das ist wieder eine andere Sache. Okay, da kommen wir auch noch dazu. Aber pass mal auf. Wenn du jetzt dieses Ohr zuhältst, ja, dann hörst du auf diesem Ohr normal. Okay. Und wenn du jetzt dieses Ohr zuhältst, dann hörst du auf diesem Ohr nichts. Okay, ist komplett. Okay. Weißt du, was Gott dir heute Morgen sagt, warum das passiert ist? Nicht, weil du gesündigt hast. Nicht, weil irgendjemand sonst gesündigt hat. Nicht, weil Gott irgendetwas gegen dich hätte. Sondern, weil Gott sich in deinem Leben verherrlichen will. Er möchte sich verherrlichen in deinem Leben. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Herrlichkeit, die heute Morgen hier ist. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen durch deine Herrlichkeit nicht nur ihr Herz heilst, Herr, sondern dass du auch ihr Ohr heilst. Aber zuerst kümmerst du dich um ihr Herz, Herr. Und Herr, wo dieser Schmerz war in ihrem Herz, wo dieses Trauma war in ihrem Herz, wo auch dieses Empfinden war in ihrem Herzen, irgendwie zurückgesetzt zu sein, irgendwie nicht richtig teilhaben zu können, irgendwie ausgenockt zu sein. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt einfach diese ganzen letzten 20 Jahre von Trauma aus ihrer Seele rausnimmst und sie jetzt heilst von all diesem Trauma in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, danke, Herr, dass du ihre Seele jetzt reinigst davon, Herr. Und dass es in ihrer Seele jetzt so wird, Herr, wie wenn es diesen Schock, wie wenn es dieses Trauma nie gegeben hätte, Herr. Wie wenn es diese Höreinschränkung nie gegeben hätte, die letzten 20 Jahre, Herr. Danke, Jesus, dass du ihre Seele jetzt freisetzt, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay. Da haben wir gerade gebetet. Wo ist der Krebs bei dir? Okay. Da haben wir gerade die Kraft Gottes freigesetzt. Hast du gerade, als du im Platz warst und die Hände ausgestreckt hast, die Kraft Gottes gespürt? Ja. Okay, das heißt, Gott kümmert sich auch darum. Danke, Jesus. Aber jetzt einfach als ein Zeichen befehle ich jetzt diesem Ohr, in dem Namen Jesus wiederhergestellt zu sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich befehle diesem Ohr jetzt, sich zu öffnen in Jesu Namen und in den Zustand zu kommen, wie wenn es diesen Hörsturz vor 20 Jahren nie gegeben hätte. Nie gegeben hätte. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass du die Hörfähigkeit vollständig wiederherstellst, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, für diesen Strom, Herr. Danke, Herr, für diesen Strom, der ausgeht von deinem Thron, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Jetzt pass auf. Jetzt halt das Ohr nochmal zu. Okay, Jesus jetzt. Was ist jetzt? Du hörst es jetzt. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Du bist ganz überrascht. Halleluja. Amen. Du kannst es hören. Halleluja. Danke, Jesus. Du hörst auch das Klatschen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, weißt du, der Vater will dir einfach sagen, ich liebe dich so, so, so sehr. Und so wie ich mich um diese Not gekümmert habe, so kümmere ich mich auch um den Rest. Und in Jesu Namen rufe ich aus über deinem Körper, dass keine Krebszelle mehr in diesem Körper gefunden wird, in dem Namen von Jesus, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Halleluja. Und wann immer du zweifeln willst, wann immer deine Seele zweifeln will, schnipp einfach mal hier am Ohr. Okay. Und erinnere dich dran, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Kannst du es immer noch nicht fassen? Ne? Nein. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Halleluja. Wir beten nachher für dich auch. Wir beten auch für dich. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn anbeten. Lass uns weiter unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Das sind noch mehr Dinge, die Gott tun will heute Morgen. Richte deinen Blick auf ihn. Richte deinen Blick auf Jesus. Er ist der Wunderwirker. Er ist der Planer der Wunder. Halleluja. Jesus ist Sieger. Für alle, die Zeit Jesus ist Sieger. Halleluja, Halleluja. Und ich spüre im Geist, es sind einige hier von denen, für die wir gerade gebetet haben, einfach mit diesen heftigen Krankheiten, Krebs oder wie auch immer es heißt. Und du hattest Schmerzen in deinem Körper aufgrund dieser Krankheit. Und gerade jetzt hat dich der Heilige Geist berührt. Und in dem Namen Jesus befehle ich jeglichen Schmerz jetzt, deinen Körper zu verlassen, als ein Zeichen von Gott. In Jesu Namen, dass du durch seine Wunden geheilt bist. Jetzt in Jesu Namen, lass es ziehen. Lass es ziehen. Lass es ziehen. Vielleicht hattest du Arthrose oder Arthritis, was auch immer. In Jesu Namen, beweg einfach gerade jetzt dich einfach und du wirst merken, der Schmerz ist verschwunden. In Jesu Namen, einfach diejenigen, für die wir gerade gebetet haben, die Schmerzen sind verschwunden. Halleluja. Danke, Jesus. Und das ist das Zeichen, dass er dich geheilt hat. Das ist das Zeichen. Du kannst andere Dinge vielleicht nicht testen, weil sie medizinisch getestet werden müssen. Du musst zum Arzt gehen, musst eine Röntgenaufnahme machen oder was auch immer. Aber die Schmerzen sind das Zeichen. Nicht bei allen waren Schmerzen da, natürlich. Das heißt also nicht, dass wenn du keine Schmerzen hattest, dass du nicht geheilt bist. Aber ich möchte einfach mal sehen, wer hatte Schmerzen und jetzt sind die Schmerzen verschwunden in deinem Körper. Streck einfach mal die Hand aus, einfach, dass ich sehen kann. Du checkst es jetzt. Bei dir sind die Schmerzen weg. Wo noch? Ich lass einfach mal die Hand sehen. Bei dir sind die Schmerzen weg. Da oben auf der Empore, bei dir sind die Schmerzen weg. Halleluja. Was war es bei dir gewesen? Halleluja, wieder freie Bewegung. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den ab. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei wem sind noch die Schmerzen verschwunden gerade jetzt? Lass uns sehen. Bei dir auch. Bei dir da hinten auch. Okay, wer von euch, du hattest Schmerz, du hast wirklich eine Diagnose von Krebs oder sowas Vergleichbares bekommen und aufgrund dieser Sache hattest du die Schmerzen. Und jetzt merkst du, dass die Schmerzen weg sind. Streck mal deine Hand aus. Du merkst, dass die Schmerzen weg sind. Wen betrifft das? Du hattest so eine Diagnose und jetzt bei dir da hinten. Okay, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Komm mal her, danke Jesus, danke Jesus. Was war die Diagnose bei dir? Eine Skoliose, okay. Und aufgrund der Skoliose hattest du Schmerzen? Und auch wegen der Arthrose im Rücken. Und was ist jetzt passiert? Wow, lass mal sehen. Pass auf, komm mal her, ja. Also erzähl nochmal genau. Was hattest du genau? Also ich hatte Arthrose im Rücken. Ja. Und aufgrund der Skoliose wahrscheinlich. Beides, eine Skoliose, genau. Und dann eben Schmerzen. Ja. Oft bei den Bandscheiben auch. Und ja. Jetzt kann ich wieder ganz runter. Was konntest du nicht machen? Also ich bin halt nicht mehr runtergekommen. Das tat einfach weh. Okay, mach's mal. Wow. Halleluja. Keine Schmerzen. Nur noch Muskelkater. Halleluja. Pass mal auf, erzähl mal, was hast du gespürt gerade jetzt? Du standst ja ganz da hinten. Was hast du gespürt? Daran sieht man übrigens, egal wo du stehst, Gott sieht dich und Gott berührt dich. Halleluja. Was hast du gespürt? Hast du irgendwie gespürt, dass sich die Wirbelsäule gestreckt hat? Oder was hast du gespürt? Ich habe nichts Spezielles gespürt, aber beim ersten Mal war der Schmerz noch da und dann konnte ich runter. Und dann konntest du runter und dann war es weg. Und dann war es gut. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich hatte den Namen Anke. Ich habe den Namen Anke gehört. Ist jemand hier, der Anke heißt? Also die Anke heißt wahrscheinlich. Vermutlich ist jemand hier, die Anke heißt. Ja, du, okay, komm mal schnell nach unten, weil Gott hat etwas für dich. Gott hat etwas für dich. Wir warten auf dich. Ich gebe so lange das nächste Wort weiter, das ich noch hatte. Ist jemand hier und du kannst etwas anfangen mit dem Datum 15.07.81. 15.07.81. Das kann, also das ist irgendein wichtiges Datum, aber es kann sowohl positiv als auch negativ gewesen sein. 15.07.81. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne bei dir. Ah, du heißt Anke. Ah, du bist die Anke. Okay, dann komm her. Okay. Halleluja. Okay. Und zwar, ich habe gesehen, bei Anke hatte ich gesehen, sind zwei Ankes, okay. Also was ich spezifisch gesehen hatte, dann ist es vielleicht nur für eine von euch, das wird man sehen, aber ich hatte spezifisch gesehen, dass es von der Anke, dass es ein Problem gibt mit einer Familie, mit einem Kind in deiner Familie. Und Gott möchte diesem Kind begegnen. Betrifft das jemand von euch? Bei dir? Mhm. Okay. Ist es dein Kind? Ja. Ja, okay. Deine Tochter? Ja. Ja, das habe ich gesehen. Ich hatte ein Mädchen gesehen. Ja. Sie hat Depressionen seit 4 Jahren, seit sie 14 ist. Okay. Okay. Und wie alt ist du jetzt? 26. Okay. Also seit 12 Jahren leidet die junge Frau unter Depression. Okay. Hat sie Jesus in ihrem Herzen? Ja. Ja. Jesus hat dich heute Morgen ausgerufen, stellvertretend für deine Tochter, weil er deine Tochter berühren möchte. Weil auch genauso wie eine körperliche Diagnose wie Krebs oder MS, so ist auch Depression eine heftige Diagnose. Wenn du seit 12 Jahren Depression hast, also eine chronische Depression, wahrscheinlich auch mit körperlicher Komponente. Sieh den Mensch, sieh Jesus. Jesus, da lag es. Und Jesus, ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen Anke hier herausgerufen hast, stellvertretend für ihre Tochter, Herr. Und dein Geist und deine Kraft wirkt außer Raum und Zeit, Herr. Deine Herrlichkeit wirkt heute Morgen hier, aber durch Anke auch, Herr, zu ihrer Tochter. Und Vater, in dem Namen von Jesus befehlen wir diesem Geist der Depression, dass er sich hebt von Ankes Tochter jetzt, in dem Namen Jesus, dass sich diese Macht hebt jetzt, in Jesu Christi Namen, dass sie sich hebt jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Wir brechen jeden Familiengeist, auch Geist der Vererbung. Wir stellen das Blut Jesu Christi zwischen Anke und die Vorfahren in dem Namen Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr, dass alles, was weitergegeben wurde, Herr, es kommt jetzt zum Ende durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Wir sagen, in dieser Familie ist eine depressionsfreie Zone in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Empfang es. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Shakaramando korabosa kararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Und zu dir sagt der Herr, fürchte dich nicht. Ich kümmere mich um deine Vergangenheit und ich habe eine Zukunft für dich. Schau nach vorne, denn das Alte ist vergangen. Alles, was von deiner Vergangenheit dir noch anhängt, siehe im Geist, ich entferne es. Jetzt in diesem Moment, ich entferne es aus deiner Seele, ich entferne es aus deinem geistlichen Raum um dich herum in Jesu Namen und du bist frei, deine Füße auf weites Land zu stellen. Du bist frei, deine Füße auf weites Land zu stellen und in eine Zukunft zu gehen mit deinem Gott in Jesu Namen, ungehindert, ungehindert. Der Weg ist gebahnt. Er sagt, Anke, der Weg ist gebahnt in dem Namen Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist inzwischen jemand da, der was mit dem Datum anfangen konnte? 15.07.81 ist da jemand? Wenn du über Livestream zuschaust und du kannst was mit dem Datum anfangen, dann schreib mir ganz schnell eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Dann bete ich noch in diesem Gottesdienst für dich. Okay? Dann schreib mir einfach ganz schnell eine E-Mail. Ich hatte noch was gesehen und zwar habe ich gesehen, dass jemand vom Arzt diagnostiziert Makuladegeneration hat. Und es ist so, dass du immer noch gut siehst eigentlich, aber da ist diese quälende Angst, dass du blind werden könntest. Da ist diese quälende Angst, einfach seitdem der Arzt diese Diagnose gegeben hat. Und Gott möchte heute wirklich dieses göttliche Stopp setzen und sagen, nein, wir zerbrechen das, was die Ärzte gesagt haben mit ihrer medizinischen Erkenntnis. Nicht, dass es medizinisch gesehen falsch war, aber das sind die medizinischen Fakten und Gottes Wort ist die Wahrheit in Jesu Namen. Wen betrifft es? Du hast eine Diagnose von Makuladegeneration, du siehst aber immer noch gut, aber da ist diese quälende Angst. Da ist diese quälende Angst, dass du nichts mehr sehen könntest. Bei dir? Ja, okay, dann komm, wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Einfach nicht lang zögern, sondern einfach ganz schnell nach vorne kommen. Halleluja. Das ist bei dir so? Okay, ne, das ist dann was anderes. Ne, wirklich die Diagnose Makuladegeneration. Bei dir, ja, okay, komm her. Und bei dir auch Makula? Ja, okay. Okay, und da ist diese Angst. Du siehst immer noch gut. Ne, bleib unten. Die anderen kommen. Halleluja, genau. Okay, danke Jesus. Setzt einfach mal eure Brillen ab. Sind zwei oder drei. Halleluja, danke Jesus. Pass mal auf, können wir einfach zusammen im Geist eine Proklamation machen und sagen, Degeneration ist gestoppt. Okay? Degeneration ist gestoppt in Jesu Namen. Oh. Degeneration ist gestoppt in Jesu Namen. Oh. Oh. Degeneration ist gestoppt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Noch jemand? Nicht stellvertretend, sondern nur, wenn du selber da bist. Okay, komm her. Degeneration ist gestoppt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt sagen wir, jede Macht von Angst verlässt jetzt diese Menschen. In Jesu Namen. Wir sagen, raus. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Jesus hat den Sieg. Oh, Jesus hat den Sieg. Halleluja. Jesus hat den Sieg. Oh, Jesus hat den Sieg. Oh, lass uns nochmal singen. Jesus ist Sieger. Come on. Oh. Jesus ist Sieger. Jesus, danke Jesus. Ich hatte noch ein Wort und zwar ganz spezifisch für einen jungen Mann und es ist so, dass du immer wieder dieser Gedanke, aber es ist mehr als ein Gedanke, sondern du spürst einfach immer wieder, dass Gott zu dir redet über vollzeitlichen Dienst. Aber bisher hast du das eigentlich immer wieder zur Seite geschoben, weil du einfach bestimmte Vorbilder hattest auch für vollzeitlichen Dienst, wo du gesagt hast, oh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das will ich eigentlich nicht machen. Und ich empfinde es so, wie wenn Gott dich heute fragt und zu dir sagt, wenn der vollzeitliche Dienst, den ich für dich habe, wenn es ein Dienst sein könnte, ein Dienst im Übernatürlichen, ein Dienst in der Kraft von Heilung und von Wundern, würdest du dann ja sagen? Und wenn das zu dir spricht gerade jetzt, dann komm einfach ganz schnell nach vorne, weil Gott möchte dich salben heute Morgen. Gott möchte dir eine übernatürliche Zuteilung seiner Wunderkraft geben. Gott möchte dir eine übernatürliche Zuteilung seiner Wunderkraft geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist ein heiliger Moment. Das ist ein heiliger Moment. Gott hat gesprochen. Was er sagt, das tut er. Er steht zu seinem Wort. Und in dem Namen Jesus, Vater, setze ich jetzt eine Übertragung des Mantels frei, den du auf mich gelegt hast, Herr, für Heilung und für Wunder, für das Wirken im Übernatürlichen. Ich setze diese Übertragung jetzt frei, hinein in meinen jungen Bruder, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, dass dieser Mantel auf ihn kommt und dass es zunehmen wird, zunehmen wird, zunehmen wird, stärker werden wird, stärker werden wird, stärker werden wird. Indem er treu ist im Kleinen, Herr, wirst du über vieles setzen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dein Wort wird zustande kommen, Herr. Danke, Jesus. Du wirst ihn gebrauchen, Herr. In der Kraft von Zeichen und Wundern, Herr. Und Menschenleben werden durch ihn verändert werden, Herr. Einen Unterschied machen in dieser Welt, Herr. Danke, Jesus. Versiegel dein Wort, Herr, in seinem Herzen, Herr. In Jesu Namen. Oh, wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr. Seiner Seele, Herr. Bereit ihn zu, rüst ihn zu, Herr. In Jesu Namen. Positioniere ihn, Herr, im Geist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Oh. Danke, Jesus. Wir beten dich an. Bet einfach Jesus an. Weißt du, seine Heiligkeit ist hier. Das ist eine heilige Gegenwart. Eine heilige Gegenwart hier im Raum. Eine heilige Gegenwart. Vater, wir danken dir, dass du uns einhüllst, Herr, mit deiner heiligen Gegenwart, Herr, deiner heiligen Liebe, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Leben erfüllst, dass du jeden Einzelnen hier im Raum, du kennst jeden Einzelnen, jeder Einzelne, Herr, ist im Zentrum deiner Aufmerksamkeit heute Morgen. Weiß genau, was du tust. Danke, Herr. Und was jeder Einzelne braucht, Herr. Danke, Vater. Wir beten dich an, Herr. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ihr dürft euch einen Platz suchen. Und wir nehmen das Pult hier nach unten. Wenn ihr auf der Empore seid, wenn ihr in den hintersten Reihen seid auf der Empore und von dort schlecht seht, wenn ich hier unten gleich predige, da drüben sind noch ein paar Plätze frei hier im Jugendgottesdienstraum. Ihr könnt also auch hier runterkommen, das seht ihr besser, weil ich werde von unten predigen, damit ich einfach ein bisschen näher an euch dran bin, weil ich euch auch noch weiter aktivieren möchte in seiner heilenden und wunderwirkenden Kraft. Also wenn ihr mich schlecht seht jetzt da oben, dann könnt ihr gerne noch hier unten euch einen Platz suchen. Da sind noch ein paar Plätze frei. Okay. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ist es nicht wunderbar, im Raum, im Wohnzimmer des Vaters zu sein? Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Ich möchte mit euch ganz kurz reingehen in einen Bibeltext, den ich in den letzten Wochen auch in dieser Ausgesung der Liebe des Vaters immer mal wieder erwähnt habe. Ich möchte ihn heute zum Anfang vorlesen, und zwar Epheser 3, Vers 14. Und ich lese in der Elberfelder Übersetzung, da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird oder ausgeht. Und dann sagt er weiter, und ich möchte heute auf einen ganz bestimmten Punkt raus: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also nach dem Reichtum der Herrlichkeit des Vaters, gebe er euch, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, also durch den Geist des Vaters. Er gebe euch mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Und ich möchte heute raus auf diese letzten Worte: gestärkt am inneren Menschen. Da möchte ich anfangen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viel von euch das bewusst ist, aber es wird wenig darüber gelehrt, muss man sagen, im Leib Christi, aber es ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Lehre. Es gibt einen Unterschied zwischen der inneren Salbung und der äußeren Salbung. Es gibt in der Bibel beide Arten von Salbungen. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Amen. Das ist die Salbung auf Jesus, das ist die äußere Salbung. Diese Salbung auf einer Person ist gegeben, wie es in Lukas 4, 18 heißt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Armen gute Botschaft zu verkünden, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Mit anderen Worten, die Salbung auf einem Menschen ist gegeben, um anderen Menschen zu dienen. Okay? Sag mal, die Salbung auf mir ist mir gegeben, um anderen zu dienen. Aber neben der Salbung auf Menschen spricht die Bibel auch von einer inneren Salbung. Zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 27 heißt es, die Salbung, Johannes spricht hier, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das heißt, er spricht hier von einer inneren Salbung, und dann spricht er weiter darüber, dass diese Salbung uns belehrt. Diese innere Salbung, das ist eine der Dinge, die diese innere Salbung tut, sie belehrt uns. Der Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, die Salbung in dir ist dir gegeben für dich. Amen. Es ist dein innerer Mensch. Du bist als geistliche Persönlichkeit das, was du gemäß der Salbung in dir bist, nicht gemäß der Salbung auf dir. Manchmal haben wir Diskrepanzen zwischen beiden Arten von Salbungen. Starke Salbungen sind auf Menschen, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass auch ihre innere Salbung stark ist und entwickelt ist. Und das ist dann manchmal nicht so günstig. Okay? Ja, das kann dann eben, das kann dazu führen, dass sie große Wunder tun, große Dinge tun, im übernatürlichen Wirken, aber in ihrem persönlichen Leben es einfach vermasseln. Amen. Die Liebe des Vaters, von dem alle Vaterschaft ausgeht, sagt Paulus hier, stärkt unseren inneren Menschen, also unsere innere Salbung. Amen. Die Liebe des Vaters, von der Paulus sagt, dass sie ausgegossen ist in unsere Herzen, ist uns gegeben, um uns von innen heraus zu stärken. Gott gießt jetzt in dieser Zeit seinen Geist der Vaterliebe aus, um dich innerlich stark zu machen. Ja, eine geniale Übersetzung von Epheser 3, Vers 16 ist hier in der Haller-Übersetzung. Ja, das ist übrigens ein Schweizer, der Haller. Ja, Halleluja. So schön übrigens Lilo, dass Lilo Keller heute Morgen nochmal hier ist. Halleluja, sie hat uns gestern schon wunderbar gedient. Einfach super, dass du da bist. Epheser 3, Vers 16 in der Haller-Übersetzung, da heißt es so, Paulus betet, es ist meine intensive Bitte, dass er euch zum Geschenk macht, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist mit Kraft ausgerüstet werdet, sodass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen. Und jetzt kommt's. Und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Amen. Das heißt mit anderen Worten, die Liebe des Vaters, wenn du die Liebe des Vaters aufnimmst, wenn die Liebe des Vaters dich berührt, wenn die Liebe des Vaters in dein Leben hineinkommt, dann macht sie deinen inneren Menschen stark und widerstandsfähig. Römer 8, Vers 15 zum Beispiel gibt dir ein Beispiel, das sagt, dieser Geist der Sohnschaft, denn das ist der Geist, der in dir hervorgebracht wird, wenn die Liebe des Vaters kommt. Das ist ja logisch. Der Vater berührt dich mit seiner Liebe, was kommt in dir hervor? Sohnschaft. Ja, und ich habe es gestern schon gesagt, Sohnschaft ist ohne Geschlecht. Das heißt, es gilt für Männer und Frauen. Amen. Sohnschaft wird in dir hervorgebracht. Und dieser Geist der Sohnschaft, sagt Paulus, ist das Gegenteil vom Geist der Knechtschaft. Er sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Das heißt mit anderen Worten, die Liebe des Vaters stärkt deinen inneren Menschen, sodass er angstfrei wird. Amen. Wie von euch wollen angstfrei leben? Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, ich glaube es ist Vers 16 oder 18, heißt es, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Amen. Die Liebe des Vaters ist vollkommen und sie treibt jede Furcht aus. Mit anderen Worten, die Liebe des Vaters stärkt deinen inneren Menschen gegen die Furcht. Wie viele von euch haben schon gemerkt, dass in den letzten Jahren, dass die Furcht in unserer Gesellschaft stark zugenommen hat? Ich meine, angefangen mit Corona, ja, ich meine, das war ja eine Angstpandemie par excellence, ja. Aber seither ist ja eins zum anderen gekommen. Ukraine-Krieg, dann Nahe Osten und so weiter, Energiekrise, Klimakrise und so weiter. All diese ganzen Dinge, Angst besetzt. Das heißt, der Geist der Furcht ist in dieser Welt. Aber weißt du, Gott gießt seinen Geist aus. Amen. Halleluja. Das Wort sagt, am Ende der Tage wird er seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und was ist dieser Geist? Dieser Geist ist der Geist der Vaterliebe Gottes. Und diese Vaterliebe Gottes vertreibt jede Furcht. Und zwar nicht zuerst irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, sondern zuallererst in deiner eigenen Seele. Amen. Er macht dich frei von Furcht. Er gibt dir ein Bewusstsein, was es heißt, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters zu sein. Darüber haben wir gestern Morgen schon ein bisschen gesprochen. Ich habe Johannes 17, Vers 22 und 23 zitiert. Vers 23, wo Jesus sagt, Vater, ich will, dass die Welt erkennt, dass du sie genauso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Die Liebe des Vaters zu dir ist die gleiche Liebe wie die Liebe des Vaters zu Jesus Christus persönlich. Ob du jetzt das so dich dafür würdig fühlst oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist so. Er liebt dich aber erst. Weißt du, und er liebt dich nicht nur, habe ich gestern auch schon gesagt, er liebt dich nicht nur, sondern er mag dich auch. Amen. Weil der Vater hat zu Jesus in Markus 1,11 hat er gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Das heißt, er gefällt mir. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Ich habe es gestern schon gesagt, ich wiederhole jetzt nicht die Predigt von gestern, aber manchmal haben wir diese Vorstellung von Gott, dem Vater, dass er uns liebt mit so einer abstrakten Liebe, weil er halt Liebe ist und deswegen liebt er uns und er muss uns ja lieben und überhaupt ist, ja, er liebt uns trotz allem und so weiter und so fort. Aber weißt du, er sagt nicht nur, du bist mein geliebter Sohn, sondern er sagt auch, du gefällst mir. Das Gleiche, was er über Jesus gesagt hat, ich meine, an dir habe ich wohlgefallen, das ist eine schön blumige Übersetzung, aber eigentlich auf Deutsch, modernes Deutsch heißt es, du gefällst mir. Amen. Die Liebe des Vaters gibt dir dieses Bewusstsein, gibt dir diese Sicherheit. Und das macht dich stark. Amen. Und das ist, was wir brauchen in dieser Zeit. Wir brauchen diese Stärke in dieser Zeit, dass wir wissen, der Vater steht hinter uns. Wo immer du hinkommst, der Vater steht hinter mir. Was immer du tust, der Vater steht hinter mir. Amen. Der Vater stärkt mir den Rücken. Der Vater hält mir den Rücken frei. Amen. Sogar wenn du Fehler machst, hat er schon einen Plan B, um dir zu helfen. Amen. Wenn du sagst, okay, tut mir leid, preist den Herrn. Ich bin so froh, Gott hat mir mal gezeigt, dass einer der Engel, die bei mir in meinem Dienst mitwirken, ist ein Engel. Es ist so interessant, der hat mir den Namen dieses Engels gesagt. Ich wusste nicht, was der Name bedeutet, und dann habe ich es nachgeschlagen. Und da hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein Engel ist, der meine Fehler ausbügelt. Also der dann zur Hilfe kommt, wenn ich einen Fehler mache. Ja. Ich mache Fehler, du machst Fehler. Aber weißt du, der Vater liebt uns und er steht hinter uns und er bügelt sogar unsere Fehler noch aus. Amen. Halleluja. Geben wir ihm mal die Ehre. Weißt du? Deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 31, wenn Gott so für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn die Liebe des Vaters für dich ist, wenn du dir dessen bewusst bist, dieser Liebe des Vaters, weißt du, wer kann dann gegen dich sein? Paulus sagt, Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Ja, wie kräftigt er dich? Er kräftigt dich durch seine Liebe. Er kräftigt dich durch dieses Bewusstsein, dass er hinter dir steht. Er kräftigt dich durch dieses Bewusstsein, dass seine Liebe mit dir ist. Er kräftigt dich durch diese Sicherheit. Wow, Papa im Himmel hat mich voll im Blick. Ich bin im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Amen, du bist, weißt du, er schaut nicht irgendwo, weißt du, so in die Reihen rein und dann sagt er, okay, ich schaue zu deinem Nachbarn. Also manchmal haben wir das Gefühl, manchmal kannst du das Gefühl haben, wenn Gott in so einem Gottesdienst, Gott berührt jemanden ganz stark neben dir und dann denkst du, ja, was ist mit mir? Irgendwie, Ich sag dir, was mit dir ist. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Amen. Halleluja. Er handelt mit jedem unterschiedlich, aber ich sag dir, du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Und dieses Bewusstsein, diese innere Salbung, sagt Jesus, diese innere Salbung gibt dir die Stärke, im Zweifelsfall sogar Berge zu versetzen. Amen. Er sagt, Markus 11, 22, er sagt, habt Glauben an Gott, ja, habt Vertrauen, ja, habt dieses Vertrauen in den Vater, dass er mit euch ist, dass er hinter euch steht. Habt dieses Vertrauen in Gott und dann sagt er, wer immer, Klammer, in diesem Vertrauen zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und eben nicht zweifeln wird in seinem Herzen, das geschieht, was er sagt. Warum zweifelst du nicht? Weil der Vater hinter dir ist, nicht weil du so mächtig bist, nicht weil du so stark bist, sondern weil Gott hinter dir steht. Amen, weißt du, der Teufel will dir sagen, wer bist du überhaupt? Amen, hast du schon mal erlebt? Ich weiß noch einmal, da kam ich zu jemand hin, hatte jemand versucht, Dämonen aus einer Person auszutreiben. Morgens um 5 riefen sie mich an. Person ist in der Gemeinde und die Dämonen wollen nicht gehen und so weiter. Sie hatten Stunden versucht, die Dämonen auszutreiben. Und dann, das war jemand, der war noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde, muss man dazu sagen. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich zu den Dämonen gesprochen, habe gesagt, geht und so weiter. Und dann haben die gesagt, nein, wir gehen nicht. Wer bist du überhaupt und so weiter und haben einfach rebelliert. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ihr geht nicht wegen mir, müsst ihr gehen. Nicht wegen mir geht es, sondern ihr geht wegen dem, der in mir lebt, wegen Jesus Christus. Nicht wegen mir, sondern ihr geht wegen dem, der in mir ist und der hinter mir steht und der mit mir ist. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war es vorbei. Weißt du? Das Entscheidende ist, dass du weißt, wer hinter dir steht. Und Gott gießt seinen Geist aus in dieser Zeit, um dir bewusst zu machen, wer hinter dir steht. Und auch um dir bewusst zu machen, wer in dir lebt. Amen. Christus in uns. Was? Die Erwartung, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Christus in dir. Ist dir überhaupt klar, wer Christus in dir ist? Er ist Gott. Ist dir überhaupt klar, wer Gott in dir ist? Der Schöpfer des ganzen Universums. Ich habe es vor ein paar Wochen mal gepredigt. Wie viel Energie ist in Gott? sagst du, viel Energie. Aber hast du wirklich eine Vorstellung? Hast du auch nur den Ansatz einer Vorstellung? Ich lese dir mal vor, was ich im Internet gefunden habe. Ich lese es einfach wörtlich vor, so wie es im Internet steht. Da steht, die Sonne ist ein ziemlich durchschnittlicher Stern. In ihrem Inneren herrscht eine Temperatur von 15 Millionen Grad. Sie gibt 3,8 mal 10 hoch 26 Watt ab Energie, ja, 3,8 mit 26 Nullen, wobei 1 Watt 1 Joule pro Sekunde entspricht. Das ist genug Energie in einer Sekunde, um alle derzeit auf unserem Planeten vorhandenen elektronischen Geräte länger mit Strom zu versorgen, als dieser Planet bewohnbar sein wird. Und wenn du jetzt noch ein bisschen dich mit Astronomie auskennst, dann weißt du, dass unser Planet aus astronomischer Sicht noch etwa 5 Milliarden Jahre bewohnbar sein wird. Das heißt, die Sonne, ein durchschnittlicher Stern, gibt in einer Sekunde so viel Energie ab, um alle elektronischen Geräte, also deine Handys und was weiß ich, was alles du hast, alles, die ganzen Computeranlagen, da gibt es ja gewaltige Anlagen, all die Anlagen, die Bitcoins schürfen und was weiß ich, was alles, all diese ganzen Anlagen. In einer Sekunde gibt die Sonne genug Energie ab, um diese ganzen elektronischen Geräte rund um den Globus länger als 5 Milliarden Jahre mit Strom zu versorgen. Und das ist nur unsere Sonne, ein bescheidener Stern. Von dieser Art Stern gibt es allein in unserer Milchstraße zwischen 100 und 200 Milliarden. Allein in unserer Milchstraße 100 bis 200 Milliarden Sonnen. Im Universum 200 Milliarden Milchstraßen, also Galaxien. Also 200 Milliarden mal 100 bis 200 Milliarden Sterne, so wie die Sonne, die im Durchschnitt in einer Sekunde so viel Energie abgeben, um den gesamten Strombedarf der Erde 5 Milliarden Jahre zu decken. Verstehst du, dass uns die meiste Zeit gar nicht wirklich bewusst ist, wer in uns lebt? Ja. Verstehst du, sogar wenn dir es wirklich zu 100% bewusst wird, würde es dich völlig zerreißen. Das kannst du gar nicht fassen. Aber weißt du, das ist die Energie des Vaters. Das ist die Energie der Vaterliebe Gottes. Als Gott am Anfang des Universums in Existenz sprach, als er sagte, es werde Licht, da sprach er die ganze Energie in Existenz, die es brauchte, um dieses Universum hervorkommen zu lassen. Diese gesamte Energie, die in diesem gesamten Universum ist, ist nur ein Teil der Energie, die in Gott ist. Weil er hat sie in Existenz gesprochen. Und diese Energie, also die nochmal jenseits von 200 Milliarden mal 100 Milliarden mal 3,8 mal 10 hoch 26 Watt pro Sekunde ist und so weiter, oder Joule pro Sekunde ist, diese Energie, verstehst du, ist die Energie deines Vaters. Halleluja, das ist die Energie des Vaters, der hinter dir steht und der in dir lebt und der durch dich wirkt. Halleluja, danke Vater, du bist so wunderbar, Herr. Halleluja. Amen. Ist der Hammer. Bist du schon ein bisschen expandiert? Fühlst dich schon ein bisschen dicker. Ein bisschen energetischer. Ja, ich will heute Morgen wirklich deine innere Salbung stärken. Halleluja. Und zur inneren Salbung. Und das ist die zweite Dimension. Weil ich möchte heute das komplette Bild des Bewusstseins geben, wer du wirklich bist als ein Sohn Gottes. Was dazu kommt, ist die Salbung auf uns. Die kommt ja auch noch dazu. Haben wir ja vorher gesagt. Die kommt auch noch dazu. Und deswegen schauen wir uns noch mal kurz an, was auf uns ist. Und da gehen wir mal nach 1. Petrus 4, Vers 15 in der Hoffnung für alle Übersetzung. Schauen wir mal rein. Da sagt Petrus, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, auf euch ruht. Und hier spricht jetzt Petrus nicht von spezifischen Salbungen von spezifischen Gläubigen. Er spricht ja nicht von einer apostolischen Salbung oder einer prophetischen Salbung oder einer evangelistischen Salbung, sondern er spricht hier von jedem Gläubigen. Er sagt, was ist der Geist, der auf jedem Gläubigen ruht? Es ist der Geist der Herrlichkeit. Das klingt schon ziemlich gut, aber es ist noch besser, als es klingt. Weil was ist die Herrlichkeit Gottes? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist die gesamte Substanz, die das Wesen Gottes ausmacht. Die Herrlichkeit Gottes ist die Substanz, die direkt vom Thron ausgeht. Weißt du, wenn wir vom Strom der Vaterliebe Gottes sprechen, dann ist es auch dieser Strom der Herrlichkeit. Weil im Griechischen dieses Wort für Herrlichkeit, Doxa, ja, kann zum Beispiel übersetzt werden mit die Majestät Gottes, seine Größe, seine Stärke, seine Macht, sein Reichtum, seine Schönheit, seine Fülle und so weiter. Alles, was ihn ausmacht, die Substanz Gottes selber, die Substanz, die den Himmel erfüllt. Ich sage immer so, ich stelle immer diese Frage immer wieder mal, wie lang glaubst du, können sich Dämonen halten, wenn sie in die Substanz der Herrlichkeit Gottes kommen? Wie schnell geht Befreiung in der Herrlichkeit Gottes? Mit anderen Worten, okay? Okay, ja, Amen. Ja. Also das sollten wir uns auch manchmal bewusst machen als Christen, weil manche Christen haben die Vorstellung, Befreiung oder manche haben sogar die Vorstellung, okay, bei mir sind es ganz besonders heftige Dämonen. Da muss man mindestens 5 Stunden beten, bis ich frei bin. Oder manche Dienste glauben auch, okay, man muss mindestens so und so viele Stunden für jemanden beten um Befreiung, damit er wirklich frei ist. Verstehst du? Aber der Punkt ist eben der, in welchem Bewusstsein leben wir? Wenn tatsächlich der Geist der Herrlichkeit auf uns ist, wie schnell müssen dann Dämonen gehen? Ich meine, also gibt es da irgendeinen Zeitverzögerer in der Herrlichkeit irgendwie, dass er sagt, okay, also das ist ein kleiner Dämon, da dauert es nur 5 Minuten und das ist ein dickerer Dämon, da dauert es 1 Stunde und das ist eine besonders heftige Belastung, da dauert es 3 Stunden und da muss man noch dieses und da muss man noch jenes und da muss man das machen und das machen. Nein, ich sage dir, wenn Dämonen nur in Berührung kommen, nur das kleinste bisschen mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung kommen, dann müssen sie gehen. Amen. Dann müssen sie gehen. Da ist kein Zeitfaktor drin. Wie lang kann sich Krankheit wie Krebs oder Diabetes oder was auch immer, wie lang kann es sich halten in der Herrlichkeit Gottes? Was meinst du? Nicht eine Sekunde. Und jetzt sagt Petrus, nicht nur er, sondern das findest du auch sonst in der Bibel, sagt Petrus, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Das heißt mit anderen Worten, wir haben nicht nur diese 3,8 mal 10 hoch 26 Watt mal 100 bis 200 Milliarden mal 200 Milliarden in uns, ich meine Minimum, ja, das ist ein Minimum, ja, in uns, sondern wir haben sie auch auf uns. Das heißt, diese Kraft, die uns stärkt, diese Kraft, die hinter uns steht, ist nicht nur in uns und für uns stark, sondern sie ist auch stark für andere. Weil ich habe am Anfang gesagt, die Salbung auf uns ist für andere. Das heißt, diese Substanz Gottes, die diese unendliche Energie beinhaltet, ist auf uns für andere Menschen. Das ist das, was Jesus sagt in Johannes 17, 22. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Sie ist auf ihnen, sie ist um sie, sie ist in ihnen. Diese Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben. Und deswegen kann er auch sagen, hey, in Johannes 11, 40, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erleben. Wenn ihr nur glaubt, dann werden Dämonen in einer Sekunde verschwinden. Wenn er nur glaubt, dann wird Krankheit in einem Moment verschwinden. Was müssen wir glauben? Was sollen wir glauben? Das Evangelium. Einfach das Evangelium. Weil das Evangelium ist nicht nur, dass Jesus, ich habe es vorher schon gesagt, nicht nur, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, sondern er ist als Sünde gestorben, er ist als uns gestorben, damit wir, wie er, auferstehen können zu einem neuen Leben. Deswegen kann Paulus sagen, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, eine Auferstehungsschöpfung, ein völlig neues Leben ist geworden. Etwas völlig Neues ist geworden, sagt Paulus. Ja? Aber Jesus ist nicht nur als uns auferstanden von den Toten, sondern Jesus ist auch als uns aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters. Amen. Er ist als uns stellvertretend. Als uns heißt stellvertretend. Ja? Das heißt, als er es getan hat, warst du mit dabei im Geist. Er ist als uns aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Aber was hat er gesagt in Johannes 17, Vers 22 folgende? Wenn du es weiterliest, zuerst sagt er ja, wie ich gerade zitiert habe, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und dann sagt er in Vers 23, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und dann Vers 24 sagt er, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, da wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, das stellvertretende, vollbrachte Erlösungswerk durch das Kreuz, durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt führt im Ergebnis zu Söhnen und Töchtern Gottes, die mit Christus an himmlischen Orten sitzen. Amen. Und wenn du sagst, wo hast du die Aussage her, dann lies Epheser 2, Vers 6. Amen. Da hat Paulus gesagt, wir sind in Christus mit auferweckt und er hat uns mit ihm mitsitzen lassen an himmlischen Orten. Mit anderen Worten, er hat uns versetzt in diese Dimension seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir, aber die Herrlichkeit Gottes ist auch auf dir. Die Wirksamkeit Gottes ist auf dir, um anderen Menschen mit der Herrlichkeit Gottes zu dienen. Amen. Noch ein Bibelvers dazu, damit du es wirklich glaubst. Amen. Ja, Glaube heißt Bewusstsein. Glaube heißt wirklich ein Bewusstsein haben von etwas. Glaube ist keine mentale Akrobatik, sondern Glaube ist etwas, was in deinen Geist hineinfällt durch das Wort Gottes. Er sagt in Römer 8, Vers 30, er sagt, Vers 29 lese ich, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Amen. Das heißt, du und ich, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir so studiert sind, nicht weil wir so lange in der Bibel gelesen haben und weil wir so viel Lobpreis machen, sondern, und das machen wir alles, Halleluja, aber nicht deswegen, sondern einfach weil Jesus das Erlösungswerk für uns vollbracht hat, sind wir jetzt Söhne im Raum der Herrlichkeit des Vaters. Dieselbe Energie, die in Gott ist, ist auf uns, ist um uns, ist in uns und wird durch uns wirksam, wo immer wir hinkommen. Amen. Halleluja. Zu seiner Ehre. Das ist die Realität. Und Jesus hat gesagt, wenn du das nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben, weil das ist das Evangelium. Das ist nicht irgendein Glaube an irgendwas, sondern das ist einfach der Glaube an das Basic alte Evangelium. Ja, 2000 Jahre ist schon alt. Halleluja. Also aus Gottes Sicht relativ jung, aber aus unserer Sicht relativ alt. Weißt du, und dann ist es auch kein Wunder, wenn du dann Jesus sagen hörst in Johannes 14, 12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe oder die ich tue, besser gesagt, so steht es da, die ich tue und noch größere darüber hinaus. Ist kein Wunder, dass er das sagt. Weißt du, die Sache ist die, und das muss uns auch mal bewusst sein. Manche Christen sehen sich ja danach und sagen, oh, ich hätte gern gelebt zur Zeit, als Jesus hier über diese Erde ging. Aber ich sage dir, nein. Wolltest du nicht? Nicht wirklich. Erstens mal müsstest du dann definitiv immer genau da sein, wo Jesus gerade ist, körperlich, um irgendetwas von seiner Kraft zu erleben. Ja? Das heißt, du musst permanent in Israel sein. Ja? Und zweitens, zu dieser Zeit, als Jesus über diese Erde ging, war er der einzige Träger der Herrlichkeit Gottes. Amen. Das heißt, nur in Verbindung mit seiner menschlichen Person hier auf dieser Erde konnte sich die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Die Herrlichkeit um ihn herum war allein von ihm her bestimmt. Jetzt gibt es viele, viele, viele Herrlichkeitsträger. Allein hier in diesem Raum vielleicht 400, 500, weiß es nicht genau. Herrlichkeitsträger. Über Livestream nochmal 1000 oder wie viel? Verstehst du? Und diese Herrlichkeitsträger tragen alle dieses Kraftfeld der Herrlichkeit Gottes mit sich herum. Jeder Einzelne. Nicht nur du. Amen. Sondern jeder um dich herum, der neben dir auch. Guck ihn mal so an und sag mal, aha, interessant. Verstehst du? Und wenn die Bibel sagt, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Also, Astrid, ein Herrlichkeitsträger, schlägt 1000. Amen. Jesus, ein Herrlichkeitsträger zu seinen Lebzeiten, ein Herrlichkeitsträger, schlägt 1000. Aber jetzt ist noch der Wolfgang dabei. Das sind schon 10.000. Das ist der Hammer. Und der Erich, dann sind schon 100.000. Sabrina noch dazu, dann ist schon 1 Million. Das ist die Mathematik, ja? Stefanie, 10 Millionen. Marion, 100 Millionen. Na guck mal, und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann bin ich relativ bald bei 100 Milliarden mal 200 Milliarden. Amen, es geht ganz schnell. Das ist Mathematik, das geht ganz schnell. Verstehst du? Das heißt, da ist eine größere Herrlichkeit. Warum kann Haggai das sagen? Dieses zukünftige Haus, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Warum wird die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu am Ende der Zeit größer sein, als die Herrlichkeit im Tempel war? Größer sein als die Herrlichkeit der Urgemeinde. Warum? Weil noch mehr Söhne und Töchter in dieses Bewusstsein eintreten, wer sie sind. Und weil sie aufstehen und ihre Position einnehmen als Herrlichkeitsträger. Und weil sich somit eine Energie, ein Kraftfeld, sage ich jetzt mal, freisetzt, das alles übersteigt, was dieser Planet bisher gesehen hat. Amen. Weißt du? Und dann sind wir manchmal als Christen so kleingläubig und denken, oh, schauen auf die politische Situation und sagen, oh, meine Güte, Herr, das ist jetzt aber wirklich echt, wie kannst du denn das lösen und wie kann denn das noch gehen und überhaupt, es wird immer schlimmer und so weiter. Ich sag dir, allein hier in diesem Raum ist genügend Energie, genügend Herrlichkeit, um die geistliche Atmosphäre in ganz Deutschland und auch Österreich und Schweiz dazu und die Länder Europas umliegend vollkommen zu verwandeln. Da ist genügend Energie allein in diesem Raum. Amen. Weißt du, das müssen wir uns mal bewusst machen. Also, er will uns stärken an unserem inneren Menschen. Leib Christi, sei stark. Leib Christi, stehe auf. Schlafender Riese, erhebe dich. Amen. Amen. Zu dem, was du wirklich bist. Was das Wort Gottes sagt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Dämonen kommen in deine Nähe. Wie lange können sie sich halten? Ja, die müssen sich melden, weil die Sache ist ja die, mit vielen Dämonen jedenfalls, die werden von Menschen beherbergt. Das heißt, wenn dann die Menschen, die sie tragen, in deine Nähe kommen, dann melden sich die Dämonen. Gehen müssen sie erst, wenn die Leute sie gehen lassen. Ja? Du treibst sie aus, die Leute lassen sie gehen. Ja? Aber das ist nicht eine große Sache, verstehst du? Manche denken immer, ja, wenn die Krankheit einen dämonischen Hintergrund hat, dann ist es besonders schlimm. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oh, in meinem Leben, da um mich herum gibt es Hexerei. Wie wenn jetzt eine Hexerei-Dämon für die Herrlichkeit Gottes irgendwie schwerer wäre zu erledigen, als irgendein anderer Dämon. Verstehst du? Ja, ich bin krank, weil bei mir wurde Hexerei gemacht. Ja. Okay, gut, wichtig, die Information ist wichtig. Ja, dann müssen wir es brechen, müssen wir das rausschmeißen. Aber verstehst du, ist kein Problem. Ich sage es immer so, Dämonen austreiben ist noch leichter wie Kranke heilen. Warum? Beim Kranke heilen, sagt das Wort, musst du Hände auflegen. Bei Dämonen musst du nur sprechen. Körperlich weniger anstrengend. Ja, ehrlich, gestern habe ich so viele Hände aufgelegt, heute Nacht bin ich aufgewacht und fummel da so ein Schmerz die Schulter runter und dachte, oh, ich habe echt Hände aufgelegt. Du. Ja, aber Dämonen austreiben, musst du nicht mal Hände auflegen. Okay, verstehst du? Anderes Bewusstsein. Es ist wichtig, dass wir als Christen in dieses Bewusstsein eintreten. Halleluja. Preis den Herrn. Gott will heute dieses Bewusstsein in dich hineinlegen. Er hat es ein Stück weit schon getan durch das Wort, weil der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Aber ich möchte jetzt beten und es versiegeln in dir. Und dann, und das ist immer ganz wichtig, verstehst du, wir hören viele Predigten im Leib Christi, aber wir werden oft nicht in dem aktiviert, was eigentlich das Wort sagt. Und deswegen möchte ich heute Morgen nicht nur das Wort in dir versiegeln mit dem Gebet, sondern ich möchte dich aktivieren, selber in diesem Wort aktiv zu werden. Das heißt, wir wollen heute Morgen die Herrlichkeit Gottes durch uns freisetzen. Die Herrlichkeit Gottes in uns. Wir wissen, der Vater ist hinter uns. Das ist die innere Salbung, die uns stärkt. Wow, wir sind Söhne. Der Vater ist hinter uns. Aber wenn wir einen Fehler machen, macht nichts. Wir machen einfach. Ja? Der Vater ist da. Im Zweifelsfall hat ein Engel deinen Fehler wieder ausbügelt. Dann braucht er auch mal einen Job. Ne? Und die Herrlichkeit Gottes ist auf uns, sodass jeder Dämon fliehen muss, jede Krankheit weichen muss, wenn sie mit unseren Worten in Kontakt kommt. Also, wo ist diese Herrlichkeit für andere Menschen? Wo ist diese Herrlichkeit für andere Menschen? Sie liegt auf deinen Worten. Sie liegt auf deinen Worten. Ja, es stimmt, es gibt auch in der Bibel die Beispiele, und ich habe das auch schon erlebt, dass teilweise einfach der Schatten von einem, in dem die Herrlichkeit ist, die Kranken heilt. Oder jemand geht an dir vorbei und wird geheilt. Oder du gehst an jemanden vorbei und er wird geheilt. Das habe ich alles auch schon erlebt. Aber die meiste Zeit ist es so, dass Gott unsere Worte benutzt. Amen. Und darin möchte Gott dich aktivieren. Okay, bist du bereit? Dann steh mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort ausgeht zu jedem einzelnen, Herr, heute Morgen hier und über Livestream, Herr. Und du oder und dein Wort bewirkt, wozu es gesandt ist, Herr. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und Herr, wir haben dein Wort gehört. Und wir danken dir, Herr, für diese gewaltige, gewaltige Realität. Es ist nicht nur eine Zusage oder ein Zuspruch, sondern es ist eine Realität in denen, die eine neue Schöpfung sind, in denen, die Jesus Christus als Herrn ihres Lebens aufgenommen haben. Es ist eine gewaltige Realität. Die Salbung der Herrlichkeit in uns und die Salbung der Herrlichkeit auf uns. Die Salbung der Liebe des Vaters in uns, die Salbung der Liebe des Vaters auf uns. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, Herr, dass du uns diese Realität tief ins Herz fallen lässt, uns bewusst machst, Herr. In Jesu Namen, Herr. Und ja, sprich mir einfach mal diese Worte nach. Wenn du einfach dieses Bewusstsein ergreifen möchtest, sag einfach mal mir nach, sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in mein Herz. Somit ist die Sicherheit in mich ausgegossen, dass du mit mir bist, dass du für mich bist, dass du hinter mir stehst, dass du mich liebst, dass ich dir gefallen habe. Danke für diese Salbung in mir, diese Stärke in mir, diese Gewissheit in mir. Und danke, Vater, für den Geist der Herrlichkeit auf mir. Die Realität der Substanz deiner Person auf mir, um mich herum, wo immer ich als dein Sohn hinkomme oder als deine Tochter, kommt dieser Geist der Herrlichkeit hin. Krankheit kann sich nicht halten. Dämonen können sich nicht halten. Nichts, was der Schöpfungsordnung Gottes widerspricht, kann sich halten. Danke, Vater, dass du mir zusprichst. Du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. dieselbe Herrlichkeit, die mein Sohn Jesus hat, habe ich dir gegeben. Danke für diese Realität. Danke, dass du mich gesandt hast in diese Welt. Mit dieser Realität. Damit die Menschen um mich herum diese selbe Realität erleben. Damit die Kranken gesund werden. Damit die Dämonen ausfahren. Damit die Toten auferweckt werden. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und weißt du, in dieser Gegenwart ist nichts unmöglich. In diesem Bewusstsein, in dieser Realität ist nichts unmöglich. Egal welche Art von Wunder. Also das ist tatsächlich so, es passieren so viele Wunder im Lauf der Wochen in unserem Dienst, dass ich mir nicht alle merken kann. Aber es ist wirklich so, gerade auch in dieser Ausgießung der Vaterliebe Gottes passieren, ist wieder wie so ein neuer Schub von kreativen Wundern auch, die passiert. Wir waren jetzt vor 2 Wochen waren wir in Duisburg, das war unser letzter Wundereinsatz, glaube ich. Nein, in Hamburg waren wir auch, ja. Aber Duisburg war der letzte größere Wundereinsatz sozusagen, den wir hatten. Ja, und die gewaltigsten Sachen sind passiert. Ja. Wir haben sogar Fotos auch da von ein paar Wundern. Metall hat sich aufgelöst im Körper. Ihr könnt mal das Bild zeigen gerade. Einfach mal. Ich zeige immer mal gern so, was so aktuell passiert. Ja. Also nicht das, was irgendwann passiert ist, sondern was aktuell passiert ist. Einfach das Metallauflösungsbild mal bitte. Ja, genau. Nee, das ist nicht die Metallauflösung. Aber es ist auch gut. Die Frau hat ein neues Fußgewölbe bekommen. Die hatte gebetet, oder 2 neue Fußgewölbe besser gesagt. Die hatte wirklich gebetet. Das hat sie mir hinterher gesagt. Sie hat gebetet und gesagt, wenn ich zu diesem Gottesdienst gehe, dann werde ich neue Fußgewölbe bekommen. Und ich habe sie tatsächlich, genau sie habe ich rausgerufen, und sie hat neue Fußgewölbe bekommen. Sie hat sofort gespürt, dass diese Höhlung wieder war unter den Füßen, und die Schmerzen sind weggegangen. Gott hat ihr neue Fußgewölbe bekommen. Und das hier, neue Fußgewölbe gegeben. Und das rechts ist der Dennis, der hatte Epilepsie über 20 Jahre. Irina hat am Freitagabend für ihn gebetet, und er konnte zum ersten Mal die Nacht über gut schlafen, weil normalerweise durch diese vielen Menschen wäre er total unruhig gewesen, hätte nicht schlafen können und so weiter. Zum ersten Mal war er komplett ruhig, und am nächsten Morgen haben wir, genau wie wir es jetzt gleich machen, haben wir diese Herrlichkeit Gottes, die in uns ist und auf uns ist, aktiviert in den Leuten. Hier interviewt ihn der Pastor gerade. Ich habe die Leute aktiviert in dieser Herrlichkeit. Das war dann am Abend, da hat er dann Zeugnis gegeben. Aber das war vormittags. Und ich habe die Leute aktiviert in dieser Herrlichkeit. Und er hatte durch diese epileptischen Anfälle, hatte er vor 1,5 Jahren, glaube ich, war es, einen schweren Sturz gehabt, weil in diesem Anfall war er gestürzt, hatte sich 2 Wirbel, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau wie viel, gebrochen. Und diese Wirbel konnten nur wiederhergestellt werden, indem ihm 2 15 Zentimeter lange Metallstäbe einoperiert wurden mit 6 Schrauben. Und aufgrund dessen hatte er natürlich starke Bewegungseinschränkungen, hatte auch Schmerzen. Und in dieser Aktivierung, so wie wir jetzt gleich die Herrlichkeit Gottes aktivieren, hat Gott in einer Sekunde ihn völlig bewegungsfähig gemacht. Er konnte seine Arme wieder zum Boden nehmen, weiter als ich sie runternehmen konnte, hat es demonstriert. Ich habe ihn das demonstrieren lassen. Er konnte die Metallstäbe und die Schrauben nicht mehr fühlen. Ja, die konnte er normalerweise fühlen, konnte nicht mehr fühlen. Ja, er hat das hat er dann am Abend, hat er dann Zeugnis gegeben. Sie haben inzwischen auch ein Video mit ihm aufgenommen. Ja, preis den Herrn. Das sind die kreativen Wunder in der Herrlichkeit Gottes. Oder nimm mal die Frau mit der Prothese. Nimm mal die Frau mit der Prothese. Diese Frau zum Beispiel, die rechts, die hatte eine Prothese einoperiert bekommen im Oberschenkel. Die hatte einen Bruch gehabt im Oberschenkel, Hals, glaube ich. Und irgendwie war das so heftig, ich weiß nicht genau, die medizinische Seite. Aber jedenfalls hatte sie eine Prothese da drin, die sie auch tasten konnte. Und aufgrund dieser Prothese konnte sie ihre Beine nicht mehr übereinander schlagen, weil diese Prothese gehindert hat. Und Gott hat sie ebenfalls in derselben Aktivierung, hat Gott sie komplett geheilt. Sie konnte ihre Beine wieder übereinander schlagen und konnte die Prothese nicht mehr fühlen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Oder dann, was haben wir noch? Haben wir noch ein Bild, oder? Haben wir noch irgendein Bild von da, von Duisburg? Nee, das war das Fußgewölbe. Ich glaube, Hohlfüße hat man, glaube ich, auch noch. Ja, genau, diese Frau, die hat ja Hohlfüße gehabt. Und aufgrund der Hohlfüße seit verschiedenen Jahren, also zu großes Fuß, also zu hohl. Ja. Und aufgrund dessen starke Schmerzen, konnte nicht richtig laufen und so weiter, wegen dieser Hohlfüße. Gott hat sie geheilt, sie ist da rumgesprungen, ohne jegliche Schmerzen. Gott hat sie komplett geheilt. Halleluja. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Und viele andere Dinge. Und weißt du, Nicht nur in Diensten, die jetzt ich als Diener Gottes tue, sondern genau das Gleiche setzt sich frei auch die letzten Wochen durch die einzelnen Söhne und Töchter. Ich habe nur eins als Beispiel, nur damit du weißt, es ist nicht nur der Pastor Georg, zumal das sowieso alle die Personen, für die habe ich persönlich gar nicht gebetet. Ich habe nur von vorne gesprochen, die Leute haben die Hand aufgelegt. Doch, das Fußgewölbe, für das habe ich gebetet, ja, richtig, ja. Aber die anderen nicht. Es passiert nicht nur durch den Pastor Georg, sondern es passiert durch jeden einzelnen Gläubigen. Hier nur ein Zeugnis von einer Glory House Leiterin von uns, die gebetet hat für ein 7 Monate altes Pflegekind von jemand anders aus ihrem Glory House, glaube ich, oder jedenfalls hat die Person sie angerufen. Und dieses Mädchen hatte eine starke Skoliose und hatte einen Buckel, ja, also dieses 7 Monate alte Kind, aufgrund dieser Skoliose, war im Olga-Hospital. Und so weiter. Und sie haben für ihn gebetet und sie ist auch hingefahren, hat dem Kind die Hände aufgelegt. Und dann schreibt sie, gestern war die Mutter mit dem Kind beim Orthopäden und der sagte, das Kind hat gar nichts. Die 3 anderen Ärzte haben bestimmt eine falsche Diagnose gemacht. Anders kann er sich's nicht erklären. Das Kind ist gesund und wird auch sehr bald laufen, weil es krabbelt sehr brav. Der Buckel ist verschwunden. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Ihr habt euch schon wieder hingesetzt, steht nochmal auf. Ihr seid gefragt. Halleluja. Streck mal deine Hände aus und sag, danke Vater, dieselbe Herrlichkeit, die alle diese Wunder bewirkt hat, ist auf mir und in mir und wird gerade jetzt, heute Morgen, hier wirksam. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt pass auf, wer von euch hier im Raum braucht ein Wunder. Und ich möchte jetzt mal, nicht jetzt jeder, der ein Wunder braucht, sondern ich möchte ganz spezifisch, weil ich möchte so, dass wir es direkt testen können. Wer von euch braucht ein Wunder, wo du, wenn das Wunder passiert, sofort sagen kannst, dass es passiert ist, weil entweder die Schmerzen weg sind oder die Bewegungseinschränkung weg ist oder die Seheinschränkung weg ist oder die Höreinschränkung weg ist oder jede andere Funktion, der Tinnitus weg ist oder was auch immer, wo du sofort sagen kannst, okay, es wurde gebetet, und jetzt sind die Symptome weg oder zurückgegangen, wie auch immer. Auf jeden Fall, du kannst sofort den Unterschied feststellen. Wer von euch braucht so ein Wunder? Okay, sind einige? Auf der Empore auch? Okay, gut. Das ist wunderbar. Haltet eure Hand ausgestreckt. Es werden immer mehr. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Alle, die nicht ihre Hand gehoben haben, ja, also bitte jetzt nicht die Hand heben, wenn du sagst, okay, wir beten für jeden. Heute wird jedem die Hand aufgelegt, also keine Sorge, du kommst dran. Ja, wir werden jedem die Hand auflegen heute. Am Ende wird auch das Heilungsteam aktiv sein und wir werden hier Ausgießungen haben und Lobpreise und Hände auflegen und für Kranke beten. Jedem wird die Hand aufgelegt, der das möchte und du darfst auch deine Diagnose dann sagen und so weiter. Aber jetzt möchte ich nur, dass nur die ihre Hand heben, die wirklich sofort sagen können, wenn nach dem Gebet für sie gebetet worden ist, wenn ihnen gedient worden ist, die Symptome sind weg oder es hat sich verändert. Ja, du kannst es sofort sagen, okay? Dann streck deine Hand aus. Okay, und alle anderen, die jetzt nicht ihre Hand gehoben haben, ihr schaut euch einfach kurz um und schaut, wo jemand die Hand gehoben hat und geht auf jemanden zu, der die Hand gehoben hat. Einfach zu jemand hingehen, noch nichts machen, einfach nur zu der Person hingehen, sich stell dich zu der Person hin, da wo sie ist. Wenn du jemand hast, der neben dir steht, du hast deine Hand gehoben gehabt, aber du hast jemand, der neben dir steht, dann darfst du die Hand wieder runternehmen, sodass wir sehen, wo noch jemand ist. Okay? Also, geht aufeinander zu. Sobald jemand neben dir steht, nimmst du die Hand runter. Solange niemand bei dir steht, lässt du die Hand oben, sodass die anderen einfach um sich herum, ihr anderen, dreht euch einfach mal um, schaut um euch herum, wo noch jemand ist, der seine Hand noch gehoben hat. Da hinten ist noch jemand, der die Hand gehoben hat. Da hinten ist noch jemand, der die Hand gehoben hat. Hat jeder auf der Empore jemand, der bei ihm steht? Oder ist da noch jemand, der die Hand gehoben hat? Hier sehe ich noch jemanden, aber da steht schon jemand. Bei dir steht schon jemand? Da ist schon jemand. Okay, dann kannst du die Hand runternehmen. Wenn jemand bei dir steht, nimm sie runter. Okay? Hat jeder jemand? Hier ist noch jemand? Da fehlt noch eine Person. Christian, guck mal, da hinten ist noch jemand, der noch jemand braucht. Okay. Ist noch jemand, der noch jemand braucht? Nein. Okay, jetzt hat jeder jemand. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Immer schön nach Anweisung. Wir gehen einfach gemeinsam durch. Okay, als erstes, frag die Person, wo brauchst du das Wunder? Was ist das Wunder? Was ist das Wunder jetzt vorher? Und dann gibt es ein Nachher, okay? Aber was ist jetzt momentan die Situation? Okay, was ist momentan die Situation? Ganz kurz, und knackig. Du brauchst keine langwierige medizinische Diagnose, auch nicht die Krankheitsgeschichte erzählen oder irgendwas, sondern einfach, wo brauchst du jetzt ein Wunder? Okay? Wo brauchst du jetzt ein Wunder? Okay, holt euch die Information. Holt euch die Information. Okay, jetzt müsstet ihr die Information haben, weil wie gesagt, keine langen Krankheitsgeschichten brauchen wir nicht. Okay, also, pssst, okay, jetzt wisst ihr, was die Situation ist. Jetzt pass auf, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, ganz klar, in diesem Bewusstsein, wer in dir lebt, in diesem Bewusstsein, wer auf dir ist, was auf dir ist, in diesem Bewusstsein, denk dran, 3,8 mal 10 hoch 26 Joule ist die Energie in einer Sekunde und so weiter, ja. Das ist in dir und das ist auf dir. In dieser Energie hat Jesus gesagt, geht hin, predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Das heißt, du kannst mal kurz zu dem neben dir sagen und sagen, dass die Heilung ist zum Greifen nahe. Okay. Und dann sagt er, heilt Kranke. Heilt Kranke. Er hat nicht gesagt, bittet und bettelt, oh Herr, hab ein Einsehen, schenk in deiner Gnade, wenn du heute einen guten Tag hast, bitte mach was oder so irgendwas. Nein, er hat gesagt, heilt Kranke. Das heißt, ihr gebietet, du gebietest, der Krankheit zu weichen, du befiehlst, den Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen, du befiehlst, den Sehnen, den Nerven, den Bändern in die Ordnung Gottes zu kommen, du befiehlst, der Makula, der Netzhaut in die Ordnung Gottes zu kommen, du befiehlst, dem Trommelfell in die Ordnung Gottes zu kommen und so weiter. Du gibst den Befehl, dass es in die Ordnung Gottes kommt jetzt, okay? Jetzt fängst du an, in Sprachen zu beten erstmal, beginn in Sprachen zu beten und natürlich legst du auch die Hand auf die Stelle, die es betrifft, wenn das angemessen ist. Leg einfach die Hand auf die Stelle. Wenn es nicht angemessen ist, dann leg einfach die Hand auf den Kopf. Aber mach einfach den Kontaktpunkt. Mach einfach den Kontaktpunkt der Handauflegung. Bete in Sprachen. Und ich werde jetzt gleich von vorne beten. Und dann werde ich dir sagen, wann du den Befehl gibst, okay? Aber jetzt bete in Sprachen. Auch hier über Livestream. Ihr könnt es machen. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, wenn du jemanden hast in deiner Nähe, der Heilung braucht, leg ihm die Hand auf oder kannst auch über Telefon oder über WhatsApp einfach beten, die Kraft Gottes freisetzen, der Geist der Herrlichkeit ist auf dir, auch außer Raum und Zeit, auch über Telefon und über WhatsApp oder was auch immer, Videocall oder sonst was, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja. Okay, noch mal eine halbe Minute in Sprachen. Okay, Vater, in dem Namen Jesus, befehlen wir jetzt. Und jetzt beginn zu befehlen der Situation in dem Körper. Wir befehlen jetzt in dem Namen Jesus den Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Ganglionen sich aufzulösen. Wir befehlen Erhebungen sich aufzulösen. Wir befehlen Nerven und Bändern in die Ordnung zu kommen. Wir befehlen Wirbeln in die Ordnung zu kommen. Wir befehlen Bandscheiben an ihren Platz zu kommen. Wir befehlen der Netzhaut gereinigt, geheilt zu sein, klar zu sein in dem Namen Jesus. Wir befehlen im Namen Jesus diesem Tinnitus-Geräusch, diesen Kopf zu verlassen. Wir befehlen diesen Schmerzen jetzt zu weichen in dem Namen Jesus. Wir befehlen diesen Bewegungseinschränkungen jetzt zu weichen in dem Namen Jesus. Wir setzen jetzt die komplette göttliche Ordnung frei in diesen Körpern in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt gib den Befehl. Sprich rein, auch in die Bronchien, wenn die Person nicht richtig atmen konnte, in die Bronchien rein, in die Lunge rein, in Jesu Namen. Wenn sie Herzschmerzen hatte, sprich in das Herz rein, dass in die Ordnung Gottes kommt. Wenn es Probleme waren mit Juckreiz, dann befiehl diesem Juckreiz, dass jetzt geht. Wir sprechen zur Haut, dass sie gereinigt ist. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Gib den Befehl, tu es auch du über Livestream, sei mit dabei. Außer Raum und Zeit fließt die heilende, die wunderwirkende Kraft jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater für deine heilende Kraft. Danke, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Okay, du hast den Befehl gegeben und jetzt sag zu der Person, im Namen Jesus, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ja, dann bewegst du etwas, was sie vielleicht vorher ohne Schmerzen nicht bewegen konnte. Oder aber du checkst, so wie ich vorher bei der Frau das Ohr gecheckt habe, du hältst es gesunde Ohr zu und schnippst am schlechten Ohr. Oder du nimmst die Brille ab und schaust, wie es von der Sehfähigkeit her ist. Einfach, was du checken kannst, check es jetzt. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. In Jesu Namen. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müsst ihr euch bewegen. Jetzt müsst ihr etwas tun. Jetzt ist nicht mehr die Zeit zu beten, sondern jetzt ist die Zeit, sich zu bewegen. Okay, auch ihr auf der Empore. Jetzt ist die Zeit, sich zu bewegen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Aktivier es. Aktivier das Wunder. Aktivier das Wunder jetzt. In Jesu Namen. Aktivier es jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du handelst im Glauben, in Jesu Namen. Du handelst im Glauben. Das ist Wunderwirken. Du handelst jetzt im Glauben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Du hältst Ausschau jetzt nicht nach dem Schmerz, du hältst auch nicht Ausschau nach dem Problem, sondern du hältst Ausschau nach dem Wunder, okay? Manchmal muss man es zweimal checken oder dreimal checken, einfach Ausschau halten, weiter Ausschau halten, bis es erledigt ist, ja? Einfach weiter Ausschau halten, okay? Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jede Macht von Schmerz lässt jetzt los, jeder Geist von Krankheit lässt los, in Jesu Namen. Göttliche Gesundheit kommt in diese Körper. In Jesu Namen. Okay, jetzt müsst ihr das gecheckt haben. Jetzt müsst ihr das gecheckt haben. Okay. Wenn du Knieprobleme hattest, dann lauf einfach mal im Treppenhaus die Treppen hoch und runter. Wenn du nicht rennen konntest, dann renn einfach mal. Wenn du nicht in die Knie gehen konntest, geh in die Knie. Wenn du nicht in die Hocke gehen konntest, geh in die Hocke. Wenn du deine Schulter nicht bewegen konntest, beweg einfach die Schulter. Wenn du nicht richtig hören konntest, dann check einfach, schnips einfach am Ohr. Check einfach den Unterschied, was sich verändert hat. Was sich verändert hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer spürt alles eine Veränderung? Lass uns mal Jesus die Ehre geben für alles, wo eine Veränderung spürst. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Lass mal kurz die Hände sehen. Lass mal kurz die Hände sehen. Wer spürt alles, dass die Symptome... Pass mal auf. Wer spürt alles? Psst. Wer spürt alles, dass die Symptome entweder ganz weggegangen sind oder schon zu 80% besser sind? Wink mal mit der Hand. Symptome sind ganz weg oder zu 80% besser? Hier 1, 2, 3, 4. Wo noch? Wink einfach mit der Hand. So, da sind 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wo noch? Wink einfach mit der Hand, wenn die Symptome bei dir besser geworden sind. Da auch. 11. Okay, auf der Empore. Wenn die Symptome bei dir besser geworden sind, wink einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann. Wenn du entweder ganz gut oder zu 80% besser, ja, bei dir auch, okay. 12. Danke, Jesus. Auf der Empore jemand? Wink einfach mit der Hand. Ja, bei dir, super. Halleluja. 13. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Manche testen noch, manche checken noch. Halleluja. Ja, du darfst auch ein zweites Mal checken. Ist okay, auch wenn es beim ersten Mal schon ein bisschen besser ist. Darfst noch mal reinsprechen. Das ist in Ordnung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf, lass uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben für alles, was jetzt passiert ist. Und jetzt pass auf. Die Sache ist die. Die heilende Kraft ist am Wirken. Das heißt, bei einigen ist jetzt zu 100% weg, bei anderen ist es zu 80% weg, bei manchen ist vielleicht zu 50% weg, manche spüren vielleicht noch gar keinen Unterschied. Das ist aber auch kein Problem. Denk nicht, okay, jetzt hat es bei mir nicht funktioniert oder so. Sondern die heilende Kraft Gottes ist drin. Manche Sachen, aus welchen Gründen auch immer, manifestieren sich erst hinterher oder im Lauf der Tage, wie auch immer. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, du bist am Ende geheilt, okay? Deswegen, egal was du feststellst, was sich verändert hat, auch in den nächsten Tagen, schreib uns auf jeden Fall eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Auch wenn du über Livestream zuschaust, schreib uns eine E-Mail, was passiert ist, an wunder@glorylife.de. Ja, manche Sachen, wie gesagt, kannst du erst checken im Lauf der Tage oder auch andere Dinge, wie die wir jetzt gebetet haben, müssen Ärzte checken. Aber schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Aber jetzt hier vor Ort, ganz schnell, während die für die letzten noch vielleicht ein zweites Mal reingesprochen wird, ganz schnell, wenn du merkst, dass die Symptome in deinem Körper entweder zu 100% oder zumindest zu 80% schon weg sind jetzt, dann komm einfach mal ganz schnell nach vorne und gib ein Zeugnis, weil das dann wiederum den Heilungsprozess bei anderen beschleunigt, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Komm einfach ganz schnell nach vorne und gib Zeugnis, was passiert ist. Braucht das Mikrofon. Ihr könnt euch hier anstellen bei mir. Braucht das Mikrofon? Okay, jetzt. Okay, du auch? Ja? Okay, also fangen wir an. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Also immer, wenn ich die rechte Faust gedrückt habe, dann ist lauter. Mir der Ringfinger hängen geblieben. Der war so, dann der so geschnappt, war so ein Schnappfinger. Schnappfinger, genau. Und ein Schnappfinger. Jetzt ist weg. Halleluja. Schnappfinger verschwunden. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Er ist Ordner, ja. Du darfst. Ich hatte den Tinnitus. Tinnitus, ja. Tinnitus. Und ich sah es bildlich, wie mit einem Strick das gebunden wird und nach einem Puh, ja. Ist das explodiert. Und jetzt? Halleluja, ja, Gott macht so Sachen. Ich fühle, wie Engel meine Ohren putzen. Amen. Es nimmt immer mehr ab und es ist so ein befreiendes Gefühl. Wow. Nicht nur hier in den Ohren, sondern ich weiß, mein Herz wird heil. Wow. Oh, so. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Füll sie noch mehr mit der Liebe des Vaters, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Puh. Okay, darfst du kommen und erzählen, was ist bei dir passiert? Ja, also ich hatte die Diagnose Krebs und durch die Chemotherapie hatte ich jetzt so Lähmungserscheinungen in den Beinen. Und das Medikament wurde halt abgesetzt. Ja, es könnte bleiben, aber der Herr wirkt. Und die Lähmung könnte bleiben, haben die genau, Ärzte gesagt. Richtig. Und jetzt merke ich, dass ich die Beine jetzt etwas, die Taubheit ist noch nicht ganz weg, aber in den Oberschenkeln schon etwas besser. Und diese Knie... Du konntest es vorher nicht so bewegen? Nicht so richtig. Das war alles wie so Lähmungserscheinung. Also ich bin so steif gelaufen irgendwie. Und jetzt ist es frei geworden. Genau. Und die Lunge hatte Metastasen. Und ich kann jetzt richtig tief Luft holen. Wow. Halleluja. Amen. Wir glauben für komplette Wiederherstellung in jedem Bereich deines Körpers. Diese Not wird sich nicht mehr erheben in Jesu Namen. Amen. Puh, danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Komm nur näher. Okay. Trau dich ich hatte vor 2 Jahren eine OP. Da war ein Tumor, ein tischtennisgroßer Tumor. Da wo war der? Hier am linken Oberschenkel, hier hinten war der. Und dann haben sie erst eine Obduktion gemacht. Obduktion, das macht man bei Toten. da war dann schon so eine lange Narbe. Und dann haben sie noch schon eine lange Narbe nach der Obduktion, weil sie dann nur etliches rausgeholt haben, aber nicht leider. Also eine Operation haben sie gemacht. Operation, genau. Okay, nicht Obduktion. Also eine Operation. Nein, die haben was rausgeholt. Genau, das war's. Ja, und dann nach 1,5 Jahren ist der wieder so groß geworden. Also ist er wieder gewachsen, der Tumor? Die alte Narbe rausschneiden, jetzt habe ich noch eine dickere Narbe. Und das korrespondiert dann noch, im März bin ich 70 geworden und hatte dann plötzlich Hüftschmerzen, was ich noch nie hatte. Und jetzt hat die Schwester gemerkt, mein rechtes Bein ist zu kurz, haben wir im Gebet. Und hat das erstmal verlängert, jetzt das rechte Bein. Halleluja, Amen. Das machen wir, ja. Deswegen sind jetzt auch beim Laufen danach, also auch für die Hüfte und für die Narbe und das ganze Gewebe und Sehen, so wie du sagtest, gebetet. Und dann bin ich danach gelaufen, das Bein ist gerade, ich habe ein bisschen anderen Blick und weg ist der Schmerz aus der Hüfte. Halleluja. Und weg ist der Schmerz aus der Hüfte. Danke, Jesus. Amen. Und du sagtest, du läufst jetzt gerade, bist du vorher nicht, konntest nicht richtig gerade laufen? Nachdem das Bein länger war, war sie ein bisschen schräg oder ich ein bisschen schräg. Jedenfalls war... Ah, okay, weil sie sind, die Beine haben sich verschoben. Ja, die Dimension war ein bisschen anders. Irgendwie da, also es war wie groß war der Unterschied bei den Beinen? 1 bis 1,5 Zentimeter, ne? So, ja. Wow. Also Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Ja, danke. Wolltest du noch was sagen? Nö, alles gut. Okay. Alles gut. Okay. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich hatte seit 2021 Dauerkopfschmerz und auch richtig mit Boxen und ich habe auch keine Medikamente genommen. Ja. Das hat mich sehr eingeschränkt und auch Einschränkungen in den Augen. Ja. Dann ist es immer mal, wenn gebetet wurde, besser geworden. Das heißt, du warst so stark, jetzt, dass du auch Sehstörungen hattest. Ja, Sehstörungen, genau. Also wie so Migräne, und auch Schwindel in der letzten Zeit. Okay. Und seit seit Donnerstag, vor einer Woche bin ich hergekommen und es ist von Tag zu Tag besser geworden. Genau. Und seit ihr es von Tag zu Tag besser und jetzt? Gestern habe ich gemerkt, wo du aufgelegt hast, Jesus gibt mir alles, da habe ich gemerkt, dass da schon so ein erster Schub durch ist. Ne? Ja. Und heute, jetzt sind die Kopfschmerzen fast weg. Wow, Halleluja. Also 80%. Wie viele Jahre hattest du das? Also die Kopfschmerzen seit 2021 und mit den Augen seit 10 oder 20 Jahren. Wow. Und den Tinnitus auch. Also Und die Sehstörungen sind jetzt auch weg? Sehstörung, also auf dem Auge ist noch ein bisschen. Okay. Aber ich weiß, dass ich... Aber ist zurückgegangen dass es, auch. Jesus hat mir versprochen, dass er mich heilt. Ja, verstehst du? 80% ist Zeichen, dass Jesus dich geheilt hat und es wird sich vollends manifestieren. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Amen. Okay, die nächste. Was ist bei dir passiert? Komm ruhig näher. Nah genug. Ja. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, wie anfangen, ich habe ganz komische Rippenbögen und meine Verdauung funktioniert nicht und manchmal im Hirn habe ich wie Nebelschwaden. Also da kann ich etwas denken und dann weiß ich es 2 Sekunden später nicht mehr. Okay. Und auch immer extreme Rückenschmerzen. Es ist zwar jetzt immer noch ein bisschen, aber... Die Rückenschmerzen? Ja, immer noch, ja. Und, aber was ist jetzt passiert? Es ist besser geworden. Was ist besser geworden? Die Rückenschmerzen. Ah, die Rückenschmerzen sind besser Ich habe immer das Gefühl, es zieht jemand wie an den Faszien. Hat jemand dir die Beine mal gecheckt? Nein. Okay, pass mal, Wolfgang, kannst du ihr mal die Beine checken? Ja. Ja, darfst du selber machen, ja? Genau. Ja. Okay, genau, darfst zum Wolfgang gehen, der macht es mit den Beinen noch, okay? Halleluja, Amen. Seit 14 Jahren Parkinson. Du hast seit 14 Jahren Parkinson. Und ganz verkrampft, das Schenkel kann kaum auftreten, jetzt kann er auftreten. Sag nochmal, du hast seit 14 Jahren Parkinson und hier kaum auftreten. Und du konntest kaum auftreten mit dem Fuß. Ja. Also du konntest nicht auf einem Bein stehen. Ja. Okay, und das kannst du jetzt wieder. Ja. Wow, danke Jesus, Amen. Halleluja. Danke. Wie lang konntest du das nicht mehr machen? Ein Jahr lang konntest du es nicht mehr machen. Wow. Das heißt, es ist das Zeichen Gottes, dass die Heilungskraft Gottes in deinem Gehirn wirksam ist gegen diese Parkinson. Ja? Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich diese Not nicht mehr erhebt, Herr. Herr, diese Gehirnströme vollständig in die Ordnung Gottes kommen und diese Parkinson nicht mehr gefunden wird in dem Namen Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Da wühlt's, ha? Da wuhlt's, sagt man doch, oder? Da wuhlt's. Danke, Heiliger Geist. Er konnte seit einem Jahr nicht mehr auf einem Bein stehen und jetzt kann er wieder ohne Probleme, ganz lang, ne? Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen, Amen. Halleluja, preis den Herrn, gebt mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit längerer Zeit immer wieder Probleme mit den Händen, Faust zu machen. Mhm. Und, Arthrose oder was? Laut Arzt nicht. Okay. Aber die können es nicht feststellen, was es ist genau. Okay. Und jetzt kann ich wieder Faust machen mit Druck. Aha. Und gleichzeitig ist im Oberschenkel, bin ich heute gekommen und hab Schmerzen gehabt, die sind jetzt auch weg. Sind jetzt auch weg? Ja. Das heißt, hat Gott gleich 2 Heilungen gemacht. Halleluja. Er ist nicht knausrig, ha? Nein. Danke, Jesus. Gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Ich hatte Schmerzen. Aha. Also die zogen dann das linke Bein runter. Von der Bandscheibe aus, ja, oder? Ja, von hinten. Also, Lendenwirbelsäule. Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Und die Schmerzen sind jetzt auf 80% jetzt. Also weg. Die sind 80% weg. Ja. Halleluja. Ja. Das heißt, du merkst noch einen ganz leichten Schmerz? Ja. Okay, pass mal auf. Wenn die heilende Kraft Gottes schon so am Wirken ist, dann machen wir das doch gleich komplett, oder? Ha? Alles klar? Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Bandscheiben, Sehnen, Nerven, Bänder, Wirbel, komplett in die Ordnung Gottes. Jetzt. Jesus. Machen wir so. Wie ist es jetzt? Noch besser. Noch besser. Halleluja. Danke. Okay, das sind vielleicht noch ein bisschen die Nerven, die noch ein bisschen Empfindungsstörungen haben. Das braucht ein bisschen, bis es von sich zurückgeht. Ja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Okay. Ich bin wieder bei dir. Okay, was ist bei dir passiert? Ja, ich hatte ja den schwarzen Punkt auf dem linken Auge. Ne? Ja. Und der war vorher so bei 1% und jetzt bin ich bei 50%. Was heißt bei 1% Sehfähigkeit? Ja, jetzt habe ich 50. Das heißt, das hat der Arzt schon gecheckt, oder wie? Nein, kein Arzt gefragt, aber das kann man aus Sicht vom okay, Glauben das, und vom Sehen. Und vom Sehen, das heißt, du hattest auf dem Auge nur 1% Sehfähigkeit. Das ist ja. 0%. Also konntest du praktisch gar nichts sehen? Nein. Und jetzt kannst du wieder 50... Das war ein schwarzer Punkt und mit dem lebe ich ja schon, das haben wir schon so viel mal durchgegangen. Da lebe ich schon mit über 80 Jahren da drin. Okay. Aber das heißt, du hast praktisch mit dem Auge praktisch nichts gesehen? Nichts gesehen. Okay, und jetzt sagst du 50%, weil sie das getestet haben. Okay, nimm mal die Brille ab. Okay, halt mal das Auge zu. Okay, wie viele Finger sind das? Ach, 3. Ja, Amen. Ja, das ist zu billig. Du musst mal 10 Meter zurückgehen. Muss ich noch ein bisschen schwerer machen. Okay, alles klar. Okay, also halt noch mal zu. Okay. Wie viele Finger sind das? 2. Amen. Wie viele Finger sind das? 3. Nee, das sind 5. Okay. Das 50%, aber du hast vorher überhaupt nicht sehen können. Wow, das ist der Hammer. Das heißt, Gott ist dabei, dein Auge zu öffnen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du das komplettierst, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sag auf 10 Meter Entfernung, Herr, wieder die 3 und die 5 Finger unterscheiden kann. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich bleibe dabei. Amen, du bleibst dabei. 100%. Amen. Halleluja. Gebe ihm die Ehre. Halleluja. Okay, die nächste Dame. Was ist bei dir passiert? Ich zitter, seit ich meine Mutter verloren habe mit 10. Das war ein Schock total. Aha. Die war krebskrank. Okay. Man hat mir nie gesagt, dass sie krebskrank ist. Und seitdem zitter ich an Beinen und Armen. Okay, und was ist jetzt passiert? An Beinen zitter ich immer noch, aber die Arme sind wesentlich besser geworden. Aha, das heißt, Es hat sich verändert. Hat die Person gebetet, dass dieses Trauma aus deiner Seele rausgeht? Ja. Ja oder nein? Nein, würde ich sagen. Nein, okay. Macht ja nichts. Dann beten wir jetzt. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass dieses Trauma, Herr, das damals in die Seele reingekommen war, als sie 10 Jahre war, als dieser Schock war, als sie diese Nachricht bekommen hat, dass ihre Mutter gestorben ist, wo sie nicht damit gerechnet hatte, weil man ihr nicht gesagt hat, dass sie Krebs hatte, Herr, und wo sie in diese Verzweiflung damals gefallen ist und innerlich diese Festlegung getroffen hat, dass auch sie nie wieder wirklich glücklich sein wird. Deswegen in Jesu Namen, das geht jetzt raus aus ihrer Seele, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt danke, Vater, dass du mit deiner Liebe da hineingehst, Herr. Danke, oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass dein Friede mehr und mehr übernimmt. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Merkt ihr, die Arme zittern schon praktisch fast gar nicht mehr. Halleluja, danke Jesus, dass du dieses Werk komplettierst. Ja, jedes Trauma geht raus in Jesu Namen. Oh, Jesus, Amen, Amen. Jetzt glauben wir ihm, Halleluja, denk aber nicht mehr drüber nach. In Jesu Namen, Amen, Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Eigentlich bin ich für meine Tochter gekommen. Okay, aber was ist passiert? Pass auf, und zwar, bei mir war es jetzt so, mit meiner Schulter, da hatte ich mal eine Oberarmfraktur, das wurde zweimal operiert, hätte gar nicht operiert werden sollen. Mhm. Haben sie einige Muskeln und Sehnen verletzt und ich habe das Gefühl, wie jetzt der Alex für mich gebetet hat, wie wenn ich so Muskelaufbau bekommen hätte. Wow, das heißt, die Muskeln waren degeneriert, weil du es nicht mehr bewegen konntest. Mhm. Und Sehnenbänder, also wie sagt man so, Wunder von oben, die Kiste da. Und ich habe so das Gefühl... Also so, es ist wie wenn ihr so früher im Studio war oder Tennis gespielt habt und ich habe so am Muskel, was ich meine, wie wenn Muskelkater hätte. Ja, okay. Ich gar nicht so viel. Okay, und wie ist es denn jetzt, wenn du den Arm so bewegst nach oben? Ja, der geht noch nicht ganz, aber ich kann ihn mit der zweiten Hand mitführen. Okay. Und es geht wesentlich leichter. Und das ging vorher nicht. Immer so. Okay, nein? Halleluja. Danke, ja. Jesus, dass du dieses Werk komplettierst, Herr. Danke für komplette, vollständige Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass mal auf, jeder Einzelne im Raum, der jetzt gerade erlebt hat, dass Symptome etwas besser geworden sind, oder aber es wurde für dich gebetet und du hast zunächst gar nichts gespürt. Einmal, sprich mir einfach mal nach. Sag, danke, Vater, dass deine heilende Kraft in meinen Körper hineingegangen ist. Und dass diese Kraft ihr Werk tut. Und ich stelle mich darauf, im Glauben, dass ich in deiner Herrlichkeit, die in mir ist und auf mir ist, Symptome nicht halten können. Ich stelle mich auf 100% in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Noch was? Was ist weg? Und ich habe beim Unterleib jetzt immer wieder Schmerzen gehabt und bin halt raufgefahren und jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt Halleluja. Sind sie weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, gib mal Jesus nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Herr. Alle Ehre gehört dir. Herr, du bist stellvertretend für uns gestorben. Du hast es stellvertretend für uns vollbracht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf, wenn du hier im Raum bist und du brauchst irgendwo in deinem Leben an irgendeiner anderen Stelle ein Wunder, das muss jetzt nicht mal körperlich sein, sondern irgendeiner anderen Stelle ein Wunder, streck einfach mal deine Hände aus zum Herrn. Halleluja. Wir setzen die Wunderkraft Gottes jetzt frei, überall hier im Raum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, das sind die allermeisten. Brauchen irgendwo ein Wunder. Halleluja. Pass mal auf, mach es einfach mal so. Leg einfach mal deine Hand einfach vorsichtig auf die Schulter deines Nachbarn. So, okay, genau, legt einfach eure Hand, genau. So, Vater, in dem Namen Jesus, Herr, wir danken dir, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Du bist der Planer des Wunders, Herr. Und du gehst durch die Reihen, Herr, um Menschen ganz spezifisch zu dienen, Herr, um Menschen ganz spezifische Durchbrüche zu bringen, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, Herr, dass du mit den Engeln zusammenarbeitest jetzt und dass du diese Durchbrüche bewirkst, Herr, in dem Namen Jesus, da, wo sie gebraucht werden, Herr. Danke für Durchbrüche, Herr, im Bereich der Körper. Danke für Durchbrüche, Herr, im Bereich der Finanzen. Danke für Durchbrüche, Herr, im Bereich des Berufes. Danke für Durchbrüche, Herr, im Bereich der Beziehungen, Herr. Danke für Durchbrüche im geistlichen Dienst, Herr. Danke, Vater, für Durchbrüche, Herr, in übernatürlichen Gaben, in Jesu Namen, Herr. Danke für Wunderdurchbrüche in Jesu Namen, jetzt, empfang es. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Ist das ein Eindruck? Ja, klar. Ich habe den ganzen Gottesdienst gesehen, wie Jesus eine Salbung aus Honig hinuntergibt. Ja. Eine Salbung aus Honig, die ist immer noch sehr stark hier. Offenbarung. Und das ist Offenbarung, ja, aber ich merke auch, als jetzt du gebetet hast, dass jetzt die Zeit ist, wo dieser Honig wie Traumatas auflöst durch den Zucker seiner Liebe. Mm. Und Vater, Halleluja. Ich danke dir, dass der Zucker deiner Liebe Halleluja. Jetzt jedes Trauma hier im Raum, Halleluja. Jedes Trauma auf dieses Trauma kommt und halt es dem Herrn hin. Halte dem Herrn, wenn du ein Trauma hast, ein Erlebnis, etwas, das dich zutiefst betroffen gemacht hat, wenn du jemanden verloren hast, wenn etwas, ein Unfall passiert ist, wenn du abgelehnt worden bist, wenn du missbraucht worden bist. Die Salbung ist hier jetzt, Amen. Dieses Trauma total aufzulösen. Yeah. Total, der Honig des Himmels fließt. Nimm diesen Honig an. Mm-hmm. Nimm ihn an. Mm-hmm. Es fließt. preise. Ich preise dich, Vater. Neue Offenbarung. Neues Verständnis des Wortes Gottes. Neue Offenbarung, das Evangelium zu verkündigen. Neue Kraft, den Honig des Himmels freizusetzen. Ich preise dich, Vater. Ich preise dich. Es geht ganz tief. Ganz tief. Vater. Ich sehe im Moment gerade, dass da Leute sind, die bei der Geburt Schäden bekommen haben. Darf ich das mal sehen? Da war bei der Geburt etwas wie zu wenig Sauerstoff, dass das sich im Hirn niedergeschlagen hat. Und jetzt sehe ich, wie das geheilt wird. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Auch Lernstörungen, die dadurch entstanden sind. Halleluja. Wir bringen diese Diagnosen. Amen. Lesestörungen, Mathematik-Lernstörungen, all diese Störungen, die das Hirn beeinträchtigen. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt diesen Honig hineinsenkst. Ja. Ich danke dir, Vater. Es ist so schön. Halleluja. Amen. Danke, Vater, dass du es gibst. Preise dich dafür. Shabakura. Halleluja. Ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe gesehen, wie wir diesen Honig mitnehmen, jeder Einzelne. Yeah. Und wir nehmen ihn mit nach Hause und auch in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft. Und wo die Nachbarschaft, wo es hart war in der Nachbarschaft und wo es schwierig war, einfach mit deinen Nachbarn, dann nimmst du diesen Honig mit in dein Haus und in deine ganze Nachbarschaft, in deine Straße. Dieser Honig kommt jetzt auf deine ganze Nachbarschaft. Nehmen einen kräftigen Topf mit, nehmen einen großen Topf Honig mit nach Hause. Jeden einzelnen Honig des Himmels. Schnapp's dir. Und es wird weich und es wird süß in unserer Nachbarschaft. Halleluja. Sie wird offen für das Evangelium. Offen für das Evangelium. Halleluja. Wir danken dir. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Ja. Du kannst es auch für deinen ganzen Ort nehmen. Ja. Du kannst es auch für deinen ganzen Ort nehmen. Alle, die mehr Glauben haben, Halleluja. Nimm es für deinen ganzen Ort, für deine Stadt. Halleluja. Für deinen Arbeitsplatz nimmst du den Honig mit morgen früh. Ja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Und was schwer und hart war, wird weich und süß. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Sag mal, nyam. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Jetzt darfst du noch mal hinsetzen. Und jetzt möchte ich dir die Gelegenheit geben, an der Stelle ein Saatkorn zu säen, auch heute Morgen. Es ist immer wichtig zu wissen, was ist Saatkorn? Ja, Gott hat dir Finanzen gegeben, anvertraut, und ein Teil deiner Finanzen ist Brot zum Essen, also ist für dich gedacht. Ein Teil deiner Finanzen ist für dich und ein Teil deiner Finanzen ist Saatkorn für den Sämann, so sagt Paulus. Ja, Brot dem Essenden und Saatkorn dem Sämann. Und Gott hat uns Finanzen anvertraut und ein Teil dieser Finanzen, die er uns anvertraut hat, ist immer Saatkorn. Und ein Teil ist Brot. Also frag den Heiligen Geist. Wenn du glaubst, dass Gott hier am Wirken ist, wie von euch glauben, dass Gott hier am Wirken ist? Alle, okay. Wenn du glaubst, dass Gott hier am Wirken ist heute Morgen, dann ist es ein guter Boden, um zu säen. Und dann würde ich dir einfach empfehlen, zu fragen, Heiliger Geist, was ist heute Morgen Saatkorn? Ja, was ist Saatgut? Ja? Du sollst nicht dein Brot versäen, aber du sollst auch nicht dein Saatkorn verfestbauen. Okay? Ja? Verstehst du? Ja? Beide Fehler kannst du machen. Du kannst alles, was du eigentlich zum Essen brauchst, säen. Ja, das ist dann unweise. Aber du kannst auch alles, was du eigentlich säen solltest, verfestbauen. Ja, also essen mit anderen Worten. Es ist wichtig, das eine vom anderen zu trennen. Ja, das eine ist Brot und das andere ist Saatkorn. Was ist dein Saatkorn heute Morgen. Frag den Heiligen Geist, was ist Saatgut heute Morgen? Er hat dir Saatgut vielleicht in deinen Geldbeutel gegeben. Er hat dir Saatgut auf dein Konto gegeben. Beide Möglichkeiten hast du beim Geben. Du kannst in bar geben, wenn wir hier die Eimer durchgeben. Oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist und dann in den nächsten Tagen überweisen. Einfach ausfüllen mit dem Stift. Bitte auch immer den Stift mit in den Eimer reintun. Der Stift ist nicht Geschenk des Hauses. Ja. Nicht, weil wir dir nichts schenken wollen, aber da müssen wir ständig neue Stifte kaufen und das ist einfach schwierig, wenn wir immer wieder auffüllen müssen. Deswegen einfach Stift bitte mit Verpflichtungserklärung in den Eimer reintun. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du da geben kannst, digital, entweder per Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte. Ja, frag ihn einfach, was ist das Saatkorn, das du mir gegeben hast heute Morgen. Okay, das Brot zum Essen ist das eine, das Saatkorn ist das andere. Was ist das Saatkorn heute Morgen? Und das tust du. Weißt du, es ist ganz einfach, die Stimme Gottes zu hören. Du sagst einfach, Vater, was möchtest du, dass ich gebe? Und du wirst einfach einen Betrag sehen. Das ist einfach, verstehst du? Du brauchst keinen Engel sehen oder so, um zu geben, sondern einfach den Betrag. So einfach hört man die Stimme Gottes. Und das, was er dir zeigt, tust du ohne nachzudenken. Musst nicht nachdenken. Oh, so wenig. Nein, du tust das, was er dir sagt. Vielleicht sagst du auch, oh, so viel. Du tust das, was er dir sagt. Wie gesagt, wenn du es nicht dabei hast, nimm die Verpflichtungserklärung. Ansonsten, in jedem Fall geben wir jetzt die Eimer durch und du kannst eben, wie gesagt, in bar geben oder auch die Verpflichtungserklärung nutzen. Und für die, die online zuschauen, du kannst die Online-Möglichkeiten jetzt nutzen. Und während ihr gebt und während wir die Eimer durchgeben, nochmal ein besonderer Hinweis für alle, die vielleicht auch zum ersten Mal da sind, vielleicht noch nicht viel von Glory Life wissen oder auch von diesem Leben in der Herrlichkeit Gottes. Ich empfehle dir immer als Grundlage, empfehle ich dir meine Bücher, um in diesem Herrlichkeitsleben zu wachsen, darin gementort zu werden. Fang am besten immer mit dem ersten Buch an. Ja, Reise in die Herrlichkeit. Manchmal fragen mich Leute, sagen, mit welchem Buch soll ich anfangen? Ich sage, fang mit Reise in die Herrlichkeit an. Dieses Buch hat schon vielen Menschen, das weiß ich, weil ich viele Zeugnisse davon auch bekommen habe, vielen Menschen geholfen, wirklich in diese Dimension hineinzugehen. Also, wenn du dieses Buch noch nicht hast, empfehle ich es dir, das dir am Büchertisch zu holen. Es ist ja immer so, an diesem Wochenende, oder wie ist es, Sabrina, an diesem Wochenende gibt es die Bücher immer 1 Euro billiger. Gell? Genau, 1 Euro billiger. Es ist 1 Euro ermäßigt, wenn du es während dem Wochenende kaufst. Ja? Reise in die Herrlichkeit ist das Erste. Hier ist nicht die richtige Reihenfolge, aber zweites ist Söhne der Herrlichkeit. Drittes ist Zentrum der Herrlichkeit. Und dann gibt es die Wiederherstellung aller Dinge und die Zurüstung für eine vollmächtige Gemeinde. Hier auch für Kleingruppen, Bibelschulen und so weiter super geeignet, 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Die Bücher gibt es übrigens auch in anderen Sprachen. Also mein erstes Buch, glaube ich, in 7 Sprachen, wenn ich es richtig weiß. Das zweite in 3 oder 4 und das dritte, das wird gerade übersetzt auf Englisch oder ist schon übersetzt auf Englisch. Und dieses hier gibt es auch in, glaube ich, 3 oder 4 Sprachen. Genau, also schau einfach, am Büchertisch gibt es unterschiedliche Sprachen auch. Falls du Leute hast, die andere Sprachen sprechen, dann kannst du einfach sehen. Also Englisch gibt es sowieso alle, bis auf die Herrlichkeitslebenslektionen gibt es alle auch auf Englisch. Gut, außerdem hier die CDs von Irina nochmal. Auch an diesem Wochenende Sonderpreis. Alle 3 CDs zum Preis von 33 Euro nur an diesem Wochenende. Eine CD allein kostet 12,50 €. Gut, außerdem noch ein Hinweis. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig. Wie viele von euch wollen kontinuierlich wachsen in diesem Bewusstsein als Kinder Gottes, als Söhne der Herrlichkeit? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu wachsen. Und eine gute Möglichkeit ist einfach kontinuierlich in diesem bewusstseinsbildenden Wort gelehrt zu werden und auch aktiviert zu werden, so wie du heute Morgen hier auch aktiviert worden bist. Und dafür haben wir unsere Glory Life Schule, die ist so designed, ihr könnt mal das einblenden von der Glory Life Schule, die ist so designed, dass es jeder machen kann, egal wo du wohnst, egal wo du bist, egal ob du Deutsch sprichst oder Englisch sprichst, die gibt es auf Deutsch oder Englisch. Die kostet 30 Euro im Monat und dafür hast du 2 Lehrstunden jede Woche, die du entweder live hier vor Ort besuchen kannst oder über Livestream verfolgen kannst oder im Nachhinein als Video on Demand verfolgen kannst. Und außerdem ist in der Schulgebühr der komplette Download von Glory Life beinhaltet. Das heißt, sämtliche Seminare, Konferenzen, Sonntagsgottesdienste, Gottesdienste auch an anderen Orten. Alles, was wir von Glory Life haben, ist damit inbegriffen für diese 30 Euro im Monat. Also das empfehle ich dir wirklich. Weil es ist tatsächlich so, immer wenn ich irgendwo hinkomme und ich unterhalte mich mit jemandem und es stellt sich raus, es ist ein Glory Life Schüler, ich merke einfach, da ist gleich eine andere Verbindung. Einfach im Geist, es ist einfach eine andere, andere Ebene. Ja. Und deswegen, wenn du da noch nicht bist in dieser Schule, da haben wir auch einen Special Deal an diesem Wochenende, wenn du dich während dieses Wochenendes oder im Laufe der nächsten 3 Tage, also bis Mittwoch, spätestens anmeldest, dann kriegst du die Anmeldegebühr erlassen, weil es kostet normalerweise auch noch eine Anmeldegebühr von 40 Euro pro Person. Also das wird dir erlassen und dann bist du dabei und du kannst immer zum 1. des Monats einsteigen. Jetzt sind wir aber erst am 5., das heißt, es geht noch ab Oktober, das vom letzten Donnerstag kriegst du noch mit obendrauf. Also kannst du ab Oktober da einsteigen und mit dabei sein und einfach zu dieser Familie von Glory Life Schülern dazukommen. Okay? Also Glory Life Schule, außerdem kannst du und natürlich weiter mit uns verbunden bleiben. Natürlich, wenn du hier aus der Gegend kommst, sowieso herzliche Einladung natürlich zu unseren Gottesdiensten, regelmäßigen Termin. Die Sabrina wird euch gleich die ganzen Ansagen weitergeben, auch für die kommende Woche. Aber wenn du von weiter her kommst, hast du die Möglichkeit, dich zu verbinden über unsere Social-Media-Kanäle, YouTube zum Beispiel. YouTube kannst du abonnieren, da haben wir unsere Livestreams auf Deutsch und Englisch. Da gibt es aber auch sogar inzwischen auch Botschaften auf Französisch übersetzt und auf Russisch übersetzt. Dann natürlich unsere, da sind die Sprachen. Also YouTube einfach abonnieren, dann kriegst du immer die aktuellen Videos. Also für Englisch, Russisch und Französisch haben wir eigene Kanäle inzwischen kreiert. Die muss man also separat abonnieren. Genau. Gut, und dann gibt es Facebook, Instagram, das gibt's. Und zwar sowohl Glory Life als auch Pastor Georg Karl gibt es eine Seite. Und unsere Jugend hat eine eigene Seite, Glory Life Youth. Also da kannst du uns folgen über Facebook und Instagram. Okay, was haben wir sonst noch für Infos, die noch wichtig wären? Ja, kurze Vorschau noch für unsere nächsten Veranstaltungen an anderen Orten. Wir sind in 14 Tagen wieder in der Schweiz. Könnt ihr mal einblenden, Susse, in der Schweiz. 19. Oktober, das ist das Söhne der Herrlichkeit Advanced. Oben über Beamer, bitte einblenden. 10.30 Uhr bis 19 Uhr, das ist ein Lehrtag, Söhne der Herrlichkeit Teil 2. Das ist nicht das Gleiche wie was wir im Frühjahr gemacht haben in Hinwil, sondern es ist ein weiteres Modul sozusagen der Aktivierung. Da geht es um Zusammenarbeit mit Engeln, spannende Themen, Räume der Herrlichkeit, aber auch natürlich die aktuelle Ausgießung der Vaterliebe Gottes wird ein Thema sein. Genau, da ist eingeblendet Campus Sursee in Oberkirch ist es in der Schweiz. Also wenn du da irgendwo in fahrbarer Distanz bist, nimm dir den Samstag, das wird ein super starker Tag. Du musst dich anmelden, also melde dich schnell an, wir haben nur begrenzte Platzzahlen, melde dich schnell an. Online auf unserer Seite glorylife.net, kostet nichts, aber bitte anmelden, damit wir planen können. Okay, und das Gleiche gilt dann auch für Österreich. Die Woche drauf sind wir in Österreich, da haben wir am Samstag, und zwar hier, heute sind sie da, Michael und Michaela, ja, Michi und Michi, Pichler von der Gemeinde St. Pölten, wo wir sein werden am Samstag, 19.10., machen wir da einen Tag. Wir sind hier noch bei Sursee, genau, nein. Bitte die andere Folie mit Österreich, 26.10., da muss es auch eine Folie geben. Auch 10.30 Uhr bis 19 Uhr ist es ein Lehrtag, und zwar Söhne der Herrlichkeit Teil 1 ist es. Das heißt, es ist das erste Grundlagenseminar Söhne der Herrlichkeit. Da werdet ihr gelehrt, wirklich in diesem Bewusstsein als Sohn der Herrlichkeit zu leben. Aktiviert auch, da passieren auch immer viele Wunder an diesen Tagen. Also nutzt die Gelegenheit, geht auf unsere Homepage, meldet euch dafür an. Auch dafür muss man sich anmelden, da ist nämlich die Platzzahl wirklich begrenzt, also die beim anderen ist ja auch begrenzt, aber da ist sie wirklich richtig begrenzt, weil wir da ist nämlich zufälligerweise an dem Tag Nationalfeiertag in Österreich, deswegen haben wir keine Halle gekriegt oder irgendwas. Das heißt, wir sind in den Gemeinderäumen und da ist es tatsächlich begrenzt, die Platzzahl. Haben wir die Folie dafür nicht? Komisch, ihr müsst mal gucken mit den Folien, das funktioniert da oben irgendwie nicht. Müsst mal schauen, was da ist, weil die Folien müssen da sein. Österreich. Und dann im November sind wir in Paris, am 10. November, Gloire et Réveil in Paris. Für alle, die, genau, Giselle ist schon, du kommst, Halleluja, super, Amen. Also, sehr gut. Wichtiges Anmelden, weil das ist eine Veranstaltung, wo normalerweise kommen da 2.000 bis 3.000 Leute. Oh, das ist ganz falsch, hier Martin Nickel, tu das weg. Da waren wir schon, das ist schon eine Weile her. Nein, aber Paris müsst ihr euch anmelden, weil das ist normalerweise eine Veranstaltung, die macht der Carlos Pion in Paris, da kommen normalerweise 2.000 bis 3.000 Leute, aber dieses Jahr hat er nur eine Halle bekommen, in der nur 1.000 Leute Platz haben. Das heißt, es wird schnell voll sein, also wer da sein will, muss sich schnell anmelden. Gut, und dann haben wir im November wieder unsere große Konferenz hier, 22. bis 24. November ist wieder unsere Konferenz hier mit Katie Sousa und Steve Swanson. Genau, merkt euch den Termin vor, auch dafür kann man sich ab nächste Woche anmelden. Ja. Geht Freitagabend los und geht bis Sonntagmorgen. Okay, gut. Okay, ansonsten, auch jetzt an der Stelle möchte ich nochmal ganz besonders Danke sagen. Ah, jetzt kommen Sie. Halleluja, preis den Herrn. Super, genau, das ist Worship und Wunder, 22. bis 24. November. Ja, es wird stark werden, auch mit Steve Swanson, das ist ein gewaltiger Herrlichkeitsworshipper aus Amerika. Und Katie Sousa hatten wir letztes Jahr schon da, auch ganz stark in Wunder und Befreiung. Genau, ihr könnt ja nochmal die anderen Folien zurückblenden, wenn ihr sie jetzt habt. Dann können Sie Leute nochmal sehen. Gut, ansonsten... was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, ich wollte mich nochmal ganz besonders, das ist Paris, ja, ganz besonders bedanken bei all den Mitarbeitern, auch die geholfen haben an diesem Wochenende, auch nochmal an der Stelle, nochmal herzlichen Dank an all die Ordner, all die Kinderdienstmitarbeiter, all die Kaffeedienstmitarbeiter, all die Putzdienstmitarbeiter, Begrüßungsdienst, Welcome-Tisch, Büchertisch, Lobpreisdienst, Gebetsdienst, Kinder, habe ich schon, und so weiter. Amen. Geben wir ihm mal allen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Weißt du, ihr seid einfach besonders gesegnet, weil ihr Teilhaber seid an dem, was Gott hier tut. Ja? Das ist wirklich speziell. Und deswegen, wenn du bisher noch nicht mitgearbeitet hast an irgendeiner Stelle, ich empfehle dir wirklich einfach mitzuarbeiten, einfach irgendwo mit dabei zu sein, mitzumachen. Da bist du nochmal anders drin und hast einfach, das Wort Gottes sagt, wer gibt, dem wird gesegnet, dem wird gegeben werden. Ja? Wer andere segnet, wird wieder gesegnet sein. Also das ist deine Gelegenheit, auch wirklich die Herrlichkeit Gottes zu aktivieren in deinem Leben. So fängst du an. Du musst einfach irgendwo anfangen. Du sagst, ja, ich weiß nicht, wo soll ich dienen, wo soll ich anfangen? Fang einfach irgendwo an. Ja? Das ist einfach das Beste. Ja. Ja. Kaffeedienst kann jeder machen zum Beispiel. Ordnerdienst fast jeder. Der Wolfgang wird dich begutachten, aber... Nein, aber wirklich, es können auch Frauen Ordnerdienst machen. Ja, zum Beispiel Stefanie macht super Ordnerdienst. Ja, das ist Hammer. Ne? Da musst du nicht ein starker Mann unbedingt sein, weil es gibt unterschiedliche Bereiche auch im Ordnerdienst. Und insofern, und Putzdienst kann jeder machen und so weiter. Ja. Halleluja, jetzt jeder zeigt mir jetzt seinen Dienst, okay. Genau, mach glücklich, sagt Irina, mach glücklich. Halleluja, Amen. Wo heißt den Herrn? So ist es. Also meldet euch einfach auch gerne, wenn ihr von weiter her kommt vielleicht und nur zu Konferenzen da seid, könnt ihr gerne euch bei Astrid melden und dann könnt ihr auch nur bei Konferenzen mitarbeiten. Aber gut, die meisten von euch sind ja eh hier mehr auch sonst sonntags da und dann könnt ihr sowieso jederzeit auch mitdienen. Gut, okay. Wir werden jetzt dann die Sabrina die Ansagen machen lassen noch für die kommende Woche, was da noch wichtig ist hier bei Glory Life. Und dann werden wir beginnen einfach zu dienen auch. Wir werden das wieder ähnlich machen wie gestern. Das heißt, wir werden Lobpreis machen. Und jeder, der einfach sagt, ja, ich möchte einfach heute nochmal oder noch eine Handauflegung, sei es jetzt einfach für tieferes Einwirken der Vaterliebe Gottes in meinem Leben oder sei es auch konkret für Heilung oder Befreiung, dann darfst du nach vorne kommen. Du darfst dann auch denen, die dir dienen, konkret sagen, was dein Problem ist und dann können sie konkret dafür beten, in der Gabe der Wunderwirksamkeit wirksam werden oder in der Gabe der Heilung. Was auch immer es ist, sag einfach, was du brauchst. Ja. Für viele Sachen ist ja jetzt eh schon gebetet worden, also viele Sachen sind erledigt. Aber das, was noch nicht erledigt ist, komm einfach nach vorne und lass dir dann dienen im Anschluss. Ich sage leider noch mal was zum Schluss, aber jetzt kommt erst noch mal Sabrina. Oh, vielleicht segnen wir auch noch die Tücher und Kleidungsstücke zwischendurch, bevor der... Ah, die Sammlung müssen wir auch noch segnen. Okay, Halleluja. Okay, fangen wir an mit der Sammlung. Danke, Vater. Streckt eure Hände aus. Danke, Herr, dass dieser Segen des Gebens wirksam ist, Herr. Der Kreislauf des Gebens, der sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Halleluja. Und zwar ein gedrücktes, gerütteltes und geschütteltes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Übrigens vielen Dank auch all denen, die regelmäßig spenden an Glory Life. Das ist letztendlich das, was das alles hier am Laufen hält und auch uns ermöglicht zu expandieren und weiterzugehen. Wir haben jetzt gerade die letzten Monate haben wir wieder einiges investiert. Wir haben hier die neue LED-Wand gemacht, die war nicht ganz billig. Wir haben jetzt draußen, sind wir gerade dabei, die neuen Brandschutztüren zu installieren, damit man die Türen offen lassen kann während Veranstaltungen. Und ich hoffe, ihr habt schon gesehen, dass unsere Café-Erweiterung, jedenfalls was das Innere angeht, fertig ist und dass wir jetzt ein größeres Café haben. Halleluja, nächste Woche kommt dann auch das Gerüst draußen weg und dann wird es außen auch voll fertig gemacht. Aber das ist einfach alles möglich, dank auch der regelmäßigen Spenden, die ihr einfach zu Glory Life gebt. Also vielen Dank dafür. Und Gott hat noch vieles vor. Amen, Gott hat noch Großes vor. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja. Okay, jetzt segnen wir noch die Kleidungsstücke und Tücher. Lilo und Irina, kommt ihr noch dazu? Es sind so viele Tücher, da brauche ich ein bisschen Verstärkung. Danke, Jesus. Halleluja. Apostelgeschichte 19,11. Ich hole euch noch ein Mikro, dann könnt ihr auch. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, Schatz, fängst du an? Vater, wir danken dir für deine Herrlichkeit, die in diesem Raum ist. Halleluja. Die in dir ist, die in uns ist, in jedem Einzelnen. Streckt eure Hände aus. Halleluja. Und wir setzen wirklich diese Wunderkraft, diese Herrlichkeit, diese Dämonen austreibende Kraft, Halleluja, diese heilende Kraft, einfach frei jetzt in diese Tücher. Halleluja, Vater. Ich danke dir wirklich, dass Dämonen ausfahren, Kranke gesund werden, wo auch immer sie sind, Heilung komplettiert werden, wo sie begonnen haben. Ja, ich danke dir für deine Kraft jetzt. Halleluja, in diese Tücher. Halleluja, danke Jesus. Vater, ich danke dir, dass das Unmögliche bei Menschen, bei dir möglich ist. Und dass wenn diese Tücher jetzt weitergebracht werden, die Jackets angezogen, dass dieses Unmögliche möglich ist und wird und Substanz gewinnt im Namen Jesu Christi. Und dass die Substanz des Himmels sich jetzt setzt auf das Material, Vater. Du bist einer, der alles durchdringt. Auch das Material unterliegt deiner Salbung. Und wir preisen dich und setzen diese Salbung frei im Namen Jesu Christi. Amen. Und ich habe irgendwie speziell gesehen, ich glaube, jemand hat ein Tuch reingelegt und da ist so eine Krankheit, das ist irgendwie so eine Hautkrankheit, da sind so größere Flecken, also rote Flecken auf dem Körper. Und jemand hat ein Tuch dafür reingelegt. Wen betrifft das? Das ist so eine Hautkrankheit. Wen bitte, streck einfach mal deine Hand aus. Es kann sein, dass es für eine andere Person ist, aber du hast es reingelegt. Da hinten, okay. Ja, Vater, in dem Namen Jesus spreche ich jetzt, dass wenn dieses Tuch da drauf gelegt wird, Herr, dass diese Flecken sich auflösen und diese Haut gereinigt ist. Du hast gesagt, reinigt Aussätzige und damit waren alle Arten von Hautkrankheiten gemeint. Und so danke ich dir, Herr, dass diese Kraft, die die Aussätzigen reinigt, in diesen Tüchern gespeichert ist. In Jesu Namen. Amen. Und ich habe gesehen, dass da jemand etwas reingelegt hat für den Sohn. Und dieser Sohn ist wie nicht mehr lebensfähig. Und das Leben Jesu Christi wird diesen Sohn berühren. Und das Leben wird in und durch ihn sprudeln, im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Sabrina, jetzt darfst du kommen und die Ansagen weitergeben. Ich gebe das Mikro direkt an dich weiter. Genau. Wir bitten alle Eltern, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen und jetzt gleich ihre Kinder vom Kinderdienst abzuholen. Und dann könnt ihr sie nämlich auch gemeinsam hier runterbringen und mit ihnen dann ihnen auch dienen lassen. Das Café hat auch noch bis 15.30 Uhr geöffnet, wo ihr kleine Sachen zum Essen und Trinken kaufen könnt. Unser Glory Shop hat auch noch ca. 45 Minuten geöffnet, wo Bücher, CDs etc. gekauft werden können. Am Montag geht es um 19 Uhr hier im Zentrum weiter mit dem Kindermitarbeitertreffen. Für alle, die jetzt schon im Kinderdienst dienen oder sich interessieren für diesen wichtigen Dienst, kommt gern vorbei, wir treffen uns im Jugendgottesdienst. Wir treffen uns oben in den Kinderdiensträumen, genau. Genau, parallel dazu findet am Montagabend um 19 Uhr der zweite Teil unseres Alpha-Kurses hier in Filderstadt statt. Es ist speziell für die Personen, die Jesus noch nicht kennen oder eben ganz am Anfang ihrer Reise mit ihm stehen. Das heißt, wenn du dich vielleicht neu für Jesus entschieden hast oder jemanden kennst, für den dieser Kurs das Richtige wäre, gibt es doch die Möglichkeit, morgen einzusteigen. Die Einladungen liegen aus und wer dann noch Fragen hat, darf gern bei mir anfragen. Am Dienstag um 19 Uhr finden unsere Gloryhäuser statt, über 40 Mal im deutschsprachigen Raum. Das ist wirklich die Gelegenheit, auch unter der Woche in diesen Fluss einzutauchen. Wir haben so viel starke Zeugnisse aus den Gloryhäusern. Und ja, wenn du noch keins hast, dann möchte ich dich ermutigen, such dir eins. Wenn es keins gibt in der fahrbaren Distanz, dann gibt es auch viele Gloryhäuser, die eine Online-Teilnahme anbieten. Frag da gern auch bei uns im Büro an oder schau auf die Liste und ich glaube, da findet sich bestimmt das richtige Gloryhaus für dich. Am Mittwoch um 19 Uhr haben wir eine ganz besondere Führung, beziehungsweise unsere Glory Life Family besucht die Synagoge hier in Stuttgart. Wir bekommen auch eine Führung, die dauert circa 2 Stunden lang. Und ihr müsst euch dafür anmelden. Also es gibt keine Möglichkeit, dass ihr spontan dazukommen könnt. Ihr müsstet euch bis heute Abend anmelden, weil ich die Anmeldeliste zur Sicherheitsüberprüfung einschicken muss. Seid da wirklich gern dabei. Ich würde mir wünschen, wirklich, dass diese 50 Plätze komplett voll werden, damit wir einfach zeigen, dass wir da sind, dass wir sie lieben und dass wir sie unterstützen und ja, einfach hinter ihnen stehen in dieser Zeit. Am Donnerstag um 19 Uhr machen wir hier im Zentrum weiter mit dem Gebet für ein frisches Wirken des Geistes. Es wird auch schon live für alle Live- oder Abonnenten übertragen. Und um 19.30 Uhr geht es dann weiter mit der Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Wie es unser Pastor auch schon gesagt hat, seid da wirklich dabei. Ihr könnt 3-mal live oder 3-mal online schnuppern und euch das anschauen, aber es ist wirklich lebensverändernd. Das ist cool, ja. Am Donnerstag werden wir auch wieder prophetische Gaben aktivieren. Es funktioniert sowohl live als auch online. Es ist wirklich cool, was der Heilige Geist macht. Am Freitag um 18.30 Uhr ist unser Andreas Göcking in Augsburg und zwar in der Eberlestraße 27 in Augsburg-Pfersee und macht einen Herrlichkeitsgottesdienst. Seid da ganz herzlich eingeladen. Also ich liebe es, Andreas zuzuhören. Es ist ein unfassbar gesalbter Prediger und es ist so schön. Also seid herzlich eingeladen, der aus der Nähe von Augsburg kommt. Am Samstag, den 12. Oktober, haben wir von 14 bis 16 Uhr unseren nächsten Evangelisationseinsatz am kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Seid da wirklich eingeladen. Ich habe das gemerkt, einfach, wir werden gefüllt vom Vater, um es auch einfach weiterzugeben. Und es ist die Gelegenheit, einfach dem vorzubeugen, dass du irgendwann mal platschst von der Salbung, sondern da kannst du es wirklich an die Menschen, die verloren sind, weitergeben. Sei da herzlich eingeladen. Wir haben einen Infotisch, wo du einfach die Leute ansprechen kannst. 1:1 Evangelisation. Wir werden Lobpreis haben, Predigten. Sei dabei, das wird eine ganz starke Sache. Nähere Infos gibt es bei unserer Manuela. Parallel dazu trifft sich unsere Jugend um 15 Uhr hier im Zentrum für alle 13- bis 25-Jährigen mit geistlichem Input, Lobpreis und Zeit der Gemeinschaft. Und wer dann noch was anderes sucht, haben wir um 15 Uhr hier im Zentrum neben das Café der Begegnung für alle ukrainisch- und russischsprachigen Geflüchteten, ihre Freunde. Es ist einfach auch eine wunderbare Möglichkeit, diesen Menschen zu dienen. Und da suchen wir auch immer Unterstützung. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, was zum Essen zu bringen oder einfach Kaffee aus. Wir brauchen mehr zu essen, wir brauchen Essen. Bringt Essen. Es kommt immer, also es sind wirklich, ich glaube, es waren teilweise über 100 Leute schon da. Also es ist wirklich, wir brauchen Kaffee, Kuchen, alles, Essen, belegte Brötchen, alles, was ihr habt. Bringt es mit und helft auch wirklich beim Kaffee austeilen etc. Wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr gerne euch an Svetlana oder Tatjana wenden. Dann was ganz Spezielles, und zwar am Samstag, Sonntag, 12. 13. Oktober, ist unsere Astrid in Lingen im Emsland zu einem Ermutigungswochenende. Halleluja! Das heißt, alle, die vom Norden kommen, ist es, glaube ich, oder? Ja, relativ links oben, glaube ich, gell? Okay. Genau, ja, taucht tief in die Gegenwart des Vaters ein, lass dich von seiner Liebe berühren und erlebe neue Dimensionen der Gemeinschaft mit ihm. Seid da wirklich dabei und wer da noch nähere Informationen braucht, findet es auf unserer Homepage. Dann geht es bei uns im Zentrum weiter um 10 Uhr am nächsten Sonntag mit dem Herrlichkeits- und Ausgießungsgottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Heilungsdienst. Wir werden nach dem Gottesdienst auch ein gemeinsames Mittagessen in Form eines Fingerfood-Buffets haben, wo ihr ganz, ganz gern auch was zu essen mitbringen könnt, damit wir einfach eine schöne Gemeinde sollt, dürft, angehalten seid, es zu tun, bitte. Genau. Nach dem Gottesdienst findet dann auch das Taufvorgespräch für unsere Täuflinge statt mit Pastor Georg in seinem Büro im ersten Obergeschoss. Und circa eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes trifft sich unsere Glory Business Lounge mit Pastor Georg und Christian Schilling im Jugendgottesdienstraum. Es ist einfach für alle, die es im Herzen haben, im Businessumfeld die Herrlichkeit Gottes und die Liebe des Vaters reinzubringen. Genau, eine Vorschau noch eben zu diesem Taufvorgespräch. Wer auch nicht als Erwachsener aufgrund seines Glaubens getauft worden ist, ist eben die Möglichkeit, am 20. Oktober es nach dem Gottesdienst zu machen. Und wer dann noch gern dabei sein möchte, darf sich mit dem blauen Formular, das ausliegt, anmelden. Und alle weiteren Infos gibt es im Aufbruch September, Oktober, der ausliegt. Danke, Jesus. Halleluja. Pass mal auf, lass uns noch mal alle zusammen aufstehen, weil ich habe noch was ganz Wichtiges gerade aufs Herz bekommen. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist mitgebracht worden von irgendjemandem und all das, was du hier so erlebst, ist relativ neu für dich. Vielleicht bist du hier und du hast gehört, wie Gott anscheinend im Leben von Menschen wirkt und wie seine Herrlichkeit sich mächtig offenbart und wie Zeichen und Wunder passieren. Und das in deinem Herzen, dass du sagst, ja, ich möchte das auch gerne, ich möchte da auch gerne hineinkommen. Ich möchte dir heute Morgen den ersten Schritt zeigen auch in dieses Leben mit Jesus und mit dem Vater hinein. Das Wort Gottes, die Bibel ist da ganz klar, sie sagt, so viele aber Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, es ist von entscheidender Bedeutung, wir sind nicht von Geburt an Kinder Gottes im Natürlichen, sondern von Geburt an sind wir gefallene Menschen. Wir sollten ursprünglich gemäß der Schöpfung eigentlich Kinder Gottes sein, aber wir sind gefallen aus dieser Sohnschaft, aus dieser Kindschaft heraus. Und somit sind wir nicht Kinder Gottes von Natur an. Und wir müssen uns neu entscheiden in diesem Leben. Wir müssen uns in diesem Leben entscheiden zu sagen, okay, ich nehme Jesus bewusst in meinem Leben auf. Ich nehme den Vater bewusst in meinem Leben auf. Ich entscheide mich zu glauben mit meinem Herzen, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Und ich entscheide mich zu glauben, dass er wieder auferstanden ist aus den Toten, um mich richtig zu stellen. Erst in dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst, wird dieses Leben in dir wirksam. Und deswegen jetzt in diesem Moment, während jetzt bitte niemand sonst umherläuft im Raum und einfach alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer ist heute Morgen hier und du hast noch nie in deinem Leben ganz bewusst Jesus Christus aufgenommen in deinem Herzen. Du hast ihn noch nie bewusst zum Herrn deines Lebens gemacht. Dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und möchte dich da hineinführen. Oder du bist hier und du hast vielleicht irgendwann mal, du bist vielleicht irgendwie christlich aufgewachsen und hast irgendwann mal so eine Entscheidung getroffen, aber du hast ohne Gott gelebt, du bist von ihm wieder weggekommen, du hast ihn links liegen lassen, vielleicht sind Dinge in dein Leben hineingekommen, die dich einfach von diesem Leben in Gott weggebracht haben. Und heute ist es einfach für dich notwendig, eine neue Entscheidung zu treffen und wirklich zu sagen, jawohl, Herr Jesus, ich möchte wirklich ganze Sache machen und ich möchte mit dir leben und ich möchte als dein Kind leben und ich möchte als Sohn des himmlischen Vaters leben. Weil es gibt kein größeres Vorrecht, als ein Kind des himmlischen Vaters zu sein. Und die Bibel sagt in Römer 8, Vers 16 ganz klar, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, wenn wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wir haben dann in unserem Herzen diese Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du heute Morgen hier bist, irgendwo auf der Empore oder irgendwo hier im Raum, auch wenn du über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und dann möchte ich dich einfach bitten, dass du ganz schnell da, wo du bist, deine Hand ausstreckst, sodass ich sehen kann, mit wem ich und für wen ich da beten kann und soll, damit Jesus wirklich mit seinem Geist in dein Leben hineinkommt und du hier nach Hause gehst mit dieser Gewissheit im Herzen, jawohl, ich bin ein Kind Gottes und ich lebe als ein Kind Gottes. Gib mir einfach gerade jetzt ein Zeichen, ganz schnell, wo du bist. Ja, danke für die Hand da hinten. Streck einfach deine Hand da auch dahin. Ich sehe deine Hand da hinten auch. Streck deine Hand aus, auch auf der Empore, wenn dich das betrifft. Streck einfach deine Hand aus. Ich kann deine Hand sehen, auch deine Hand. Ja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen. Ich möchte heute hier mit dieser Gewissheit nach Hause gehen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte ihn in mein Leben aufnehmen, ganz persönlich, als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich möchte ihn vielleicht auch um Vergebung beten, dafür, wo ich ihm nicht vertraue. Habe, wo ich ihm nicht geglaubt habe, wo ich gesündigt habe. Ich möchte einfach diese Sicherheit in meinem Herzen haben. Ist noch jemand da, außer denen, die jetzt schon ihre Hand gehoben haben, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir betest und für mich betest, weil ich möchte einfach gerne für euch ganz persönlich beten und euch auch ganz kurz die Hand auflegen. Ich möchte ein Gebet mit euch sprechen und dann möchte ich euch die Hand auflegen und ihr werdet mit dieser Gewissheit nach Hause gehen, dass ihr ein Kind Gottes seid. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst jetzt auch gleich dieses Gebet mitbeten und wenn ich hier den Menschen die Hand auflege, dann kannst auch du die Hand aufgelegt fühlen sozusagen. Ich lege sie dir im Geist mit auf und du kannst uns deine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de, Kontakt aufnehmen mit uns und dann werden wir dir was Kleines schenken und einfach Kontakt aufnehmen und dann einfach dich beglückwünschen zu dieser Entscheidung, die du heute triffst. Okay, darf ich nochmal sehen, wer ist alles hier im Raum, der sagt, jawohl, da möchte ich jetzt mit dabei sein. Okay, überall ist jemand auf der Empore auch, dann kannst du einfach jetzt von der Empore runterkommen und hier dazukommen und ihr, die ja hier aus dem Raum seid, einfach kommt hier nach vorne ganz schnell. Ich möchte einfach hier gern für euch beten und mit euch beten und wir wollen Ihnen einfach mal allen einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Einfach jeder, der einfach sagt, jawohl, das ist für mich, kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja. So gut. So schön. Halleluja. Herzlich willkommen. Ja, super. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ist noch jemand da? Ist noch jemand im Raum? Wenn du von der Empore bist, brauchst du vielleicht ein bisschen länger. Komm einfach noch dazu. Einfach stell dich einfach hier dazu. Die Ordner sagen dir, wie du dich am besten hinstellst, sodass einfach, dass ich eben die Hand gut auflegen kann. Okay, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, das möchte ich jetzt, das brauche ich jetzt. Dann komm einfach dazu. Wir wollen einfach jetzt gemeinsam als erstes, gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich spreche es einfach laut vor und ihr sprecht es einfach laut nach, okay? Und dann werde ich euch einfach persönlich die Hände auflegen und euch persönlich dienen und der Heilige Geist wird kommen und in euch diese Gewissheit der Erlösung und der Errettung bewirken. In Jesu Namen. Okay, ihr über Livestream, wenn das für dich ist und du jetzt einfach dieses Gebet mitsprechen möchtest, schließ einfach auch deine Augen, sprich mir dieses Gebet nach. Und jeder im Raum, der es einfach mitsprechen möchte, auch vielleicht zur Unterstützung für die hier vorne sind, sprich mir einfach auch laut nach. Lass uns gemeinsam sagen, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich so, so, so sehr liebst. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast und ihn für mich hast sterben lassen. Und wenn ich die einzige Person auf der Erde wäre, du hättest Jesus für mich sterben lassen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist, wegen meiner Sünde gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich richtig gestellt werden kann beim Vater. In diesem Moment entscheide ich mich, dich aufzunehmen in meinem Leben als mein Herrn und Erlöser. Vater, in dem Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung. Wo ich dir nicht vertraut habe. Danke, Jesus, dass du mir jetzt vergibst und dass du mich reinigst von aller Sünde. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Und mach du jetzt mein Leben neu. Durch deinen Geist, Jesus. Heiliger Geist, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Wirke in mir jetzt diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Amen.